Claudius von Korns heitere Lesung. Und die 3 und die 4. Sehr verehrtix Organismix. Beziehungsweise Hallix. Hallix. Das erinnert mich an den Hallux. Den so dieses Fußding. Weißt du? Weil die schneiden. Du meinst Pes equus verus? Was? Pes equus verus, der Klumpfuß. Das ist nicht das gleiche wie ein Hallux oder nicht. Macht ja nichts. Ja, nun. Jedenfalls begrüßen wir euch heute zu einem Lesostunde-Spezial. Schon wieder ein Spezial. Ja, also es ist ja jetzt nicht so viel Spezial daran, außer dass wir nicht nur ein Buch haben, sondern 2,5. Und die alle einem bestimmten Thema untergeordnet sind. Die sind allerdings, also... Ich denke, dass man denen nicht je eine Lesostunde allein widmen kann. Deswegen haben wir das. Das Ernährungsspezial. Genau, es ist das Ernährungsspezial. Und weil das alles auch so mit Fitness und so dann zu tun hat, haben wir hier auch Max Greger, hier diese Gymnastik-Schallplatten. Ja, damit habe ich früher als Kind mit meinem Vater zusammen Gymnastik gemacht. Das waren noch Zeiten. Ja, jetzt verprügelst du wehrlose Leute mit Stöcken. Na, das muss ich gleich noch machen. Falls ich mein Fakt, die heutige Show wird Ihnen präsentiert von Fritten mit Mayo. Es gibt bei uns in der Nähe einen Saturn. Und vor diesem Saturn steht ein Anhänger. Und in dem wohnt eine osteuropäische Dame. Die wohnt da, glaube ich, wirklich drin. Ich meine, da heute ein Bett drin gesehen zu haben. Diese, kennt ihr das noch? Diese... Ich sage dazu immer Freibadfritten. Mhm. Das sind diese Fritten, die man als Kind, wenn man noch eine Kindheit hatte und mit Stöcken gespielt hat und das soziale Netzwerk draußen hieß, dann war man auch im Freibad, weil man auch noch schwimmen konnte. Und da gab es an diesen Bütchen immer diese speziellen Fritten. Ja. Die haben ganz, ganz krass fettig geschmeckt und hatten so einen speziellen Geruch. Freizeitferien. Fett-Salz-Geschmack, der unvergleichlich war. Das war immer so eine matronenhafte Frau in den mindestens 50ern mit fleischwurstdicken Armen und armellosen weißen Kitteln. Ja, so wie die Frau, die etwas muffig einem dann diese Fritten verkauft hat. Und eigentlich, wenn man so geguckt hat, wie viele das gekauft haben, den Reibach ihres Lebens gemacht haben muss. Ja, und diese Fritten, die mich geschmacklich und geruchlich vollkommen zurück in diese Zeit katapultieren, esse ich gerade. Ja, also ich habe diese Vokabel auch unabhängig von Cornelius benutzt. Bei mir, also in Süddeutschland, ich weiß nicht, ob es das hier auch gibt, aber in Süddeutschland gibt es eine Billig-Burger- und Frittenbude, die heißt Kochlöffel. Das magst du mich jedes Mal und jedes Mal sage ich dir, ja, die gibt es hier auch. Ja, jedenfalls, das sind für mich die Freibadfritten. Die schmecken und riechen exakt so. Den Rest davon kann man nicht essen, aber die Fritten sind super. Gut, nach dieser gewohnt ausschweifenden Einführung, hat jemand das bemerkt? Ausschweifende Einführung. Verstehst du? Nee. Einmal ein, einmal aus. Das war ein sprachliches Mittel. Cornelius hat ja die Befürchtung, dass wir unser Mojo verloren haben. Haben wir? Hast du gesagt? Ja, ich denke, dass nach 22 Folgen einfach alles gesagt ist. Nee, finde ich nicht. Also die Rhonda Birniger, letztes Mal, die hat mich auch echt abgefuckt. Die war mir zu anstrengend. Aber jetzt wird bestimmt alles besser. Ich erzähle mal, was wir heute so haben. Also wir haben einmal das Buch Die Entschlackungsdiät von Belinda Grant oder Grant oder was auch immer. Wer hat uns das geschickt? Das ging an dich, das ging über und an dich, deswegen weiß ich das nicht. Es war eine Dame, soweit ich weiß. Achso, dann, wenn das eine Dame war, dann kann ich das ganz leicht herausfinden. Was ist das andere Buch? Das andere ist Ganzheitliche Ernährung und ihre spirituelle Dimension von Gabriel Cousens oder Cousens, ja, das, ja. Das ist von Mr. Mir. Ah ja. Edition Sternenprinz, alles klar. Womit möchtest du anfangen? Moment, ich muss erst mal gucken, ob das wirklich so ist. Also uns hat nämlich die Kirsten was geschickt und wahrscheinlich war das da drin in der Kiste. Die hat uns ja mehrere Sachen geschickt. Und wenn das so ist, dann war das die Kirsten. Wo sind denn die Bücher, von denen du da geschrieben hast? Wie? Das war alles in einem Karton. Du hast die wie immer durcheinander gebracht. Aber das ist kosmologische Gesundheitslehre, habe ich noch nie gesehen. Ja, ist ja egal. Es geht ja nur darum, dass du die aus dem Zusammenhang gebracht hast. Nee. Doch. Ich meine, das ist von ihr. Ja, wenn das so ist, dann ist es ja gut. Wenn ein Anderix, Hörix uns in Wirklichkeit die Entschlackungsdiät geschickt hat, dann schon mal an dieser Stelle an das Anderix, Hörix, vielen Dank. Und Claudia ist es schuld, dass die alles durcheinander gebracht hat. Nein, ich hatte das alles schön ordentlich hier hingestellt. Ja, ja. Und der Granis-Ordnungswahn hat uns dieses kleine Problemchen jetzt angetragen. Das ist kein Problemchen. So, was ist denn jetzt mit der kosmologischen Gesundheitssache? Keine Ahnung. Hatten wir das gekriegt oder nicht? Denn bei diesen Büchern, die da liegen, ist es nicht dabei. Weiß nicht. Das ist das in dem Karton, was da drin ist. Ja, nun. Deckel ab. Jetzt ist er drauf. Ich habe gerade keinen Durst. So, womit fangen wir an? Entschlackungsdiät oder ganzheitliche Ernährung? Entschlackungsdiät. Würde ich auch vorschlagen. Also, das ist von Belinda Grant. Und es ist ein nicht sehr dickes Buch. Sieht sehr oldschoolig aus. Sehr oldschoolig. Also das vorne, weiß nicht, soll das ein... Allein schon die Tatsache, dass der Titel des Buches horizontal geschrieben ist. Ja. Also sozusagen, also vertikal geschrieben ist. Also wer das designt hat, der hat doch die Socken offen gehabt. Also wir haben da... Man kann auch nichts erkennen. Das ist einfach... Ja, das soll, glaube ich, ein Abriss von einem Claude Monet-Bild sein oder so, von diesen Seerosen. Und darüber Was? Ist dann... Oder? Das Quatsch. Würde ich sagen. Das ist einfach nur blau... Und in den oberen 3/5 blau und in den unteren 2/5 so lila. Ich würde eher sagen, dass das 4/7 zu 3/7 sind. Ja, ein ungefährer Wert. Ja, also jedenfalls sind da 4 verschiedene Schriftarten drauf. Mal schwarz, mal weiß geschrieben, mal kursiv, mal nicht kursiv. Es sieht zum Kotzen aus. Wirklich. Furchtbar. Zumutung für die Augen. Ist auch schon weit älter, glaube ich. Von wann? Ich gucke. 92, naja, so alt. Das kann man gar nicht glauben. Das kann man echt nicht glauben, ne? Das sieht aus wie 70er. Ja. Klappentext. My name is Cornelius. Dies ist falsch. Woher willst du das wissen? Vielleicht heißt er Cornelius. Nein. Vielleicht ist er jetzt traurig, dass du ihm seinen Namen absprichst. Nein, nein, nein. Doch. Was ist eigentlich Zellulitis? Das, was du da hast. Nee, das ist Zellulite. Ach so. Und das habe ich natürlich nicht. Zellulitis ist eine Krankheit. Eine schlimme Krankheit? Wird oft verwechselt mit nekrotisierender Fasziitis. Ist aber nicht nekrotisierende Fasziitis. Ah ja, gut. Dann leg mal los. Die Entschlackungsdiät hilft in 30 Tagen, jetzt Bullet Point, den Körper zu entschlacken. Echt? Verrückt, wieso heißen die denn so? Ich weiß nicht. Ich, und zu revitalisieren. Vorher hat man war ja er ja tot. Gelebt. Das Gewicht zu stabilisieren. Das kriege ich auch so hin. Nee, das Die meinen damit nicht immer stabiler zu werden, sondern... Witzig! Komm, mach Witze über deine fette Frau, los! Nein! Wisst ihr, eigentlich, wie dick Claudia ist? Claudia ist so dick, dass man ihr Passfoto mit Google Earth aufnehmen muss. Okay, du machst jetzt keine Mutterwitze über mich. Sonst gesagt, flippe ich aus. Du rüttelst gerade ganz kräftig am Ohrfeigenbaum, mein Freund. Ganz kräftig. Hör mal, gleich klatschen, aber kein Beifall. Ja, außerdem hilft die Entschlackungsdiät außerdem in 30 Tagen, das Immunsystem zu kräftigen. Mhm. Ja, das ist ja schon mal was Gutes. Das Immunsystem ist ja auch, hat ja auch Kraft. Das stemmt Gewichte. Ja. Und es hilft, Allergien und Zellulitis zu beseitigen und ständig wiederkehrende Unpässlichkeiten und Krankheiten vorzubeugen. Oh, das wäre was für mich. Mhm. Alles wäre für dich. Ich verhau dich! Was denn? Du hast Allergien, kein Immunsystem. Ich habe nur eine einzige Allergie und zwar die schlimmste, die man so haben kann. In Zeiten von wachsender Antibiotikaresistenz. Also. Ich werde irgendwann mal einfach sterben an einer Mandelentzündung. Ja. Grundlage der Entschlackungsdiät ist ein altbewährtes Prinzip der Naturheilkunde, jenes der Entgiftung. Durch wirksame natürliche Techniken wie kurzzeitige Diätumstellung, sanfte Ausleitungsverfahren, körperliche Bewegung und einfache mentale Übungen werden Körper und Geist entschlackt und gereinigt und gewinnen neue Energien. Immer diese Energie, immer dieser Scheiß. Magst du das eigentlich, wenn die Leute Energien schreiben? Ja, vor allem, wenn das ein bedeutungsloses Buzzword ist. Apropos bedeutungsloses Buzzword, ausleiten. Also wenn man auf irgendwelchen, ich mache mir ja einen Spaß draus und bin in diesen ganzen verrückten Facebook-Gruppen, so wie MMS-Einläufe nach X und Y oder Impfen ist scheiße. Und da ist ausleiten noch immer. Also, dass die Leute dann die Impfung bei ihrem Heilpraktiker ausleiten lassen oder so. Ja. Oder das Antibiotika bei ihrem Heilpraktiker ausleiten lassen. Dann kommt immer, such dir einen guten Heilpraktiker, der das ausleitet. Und dann machen die so Wulu und sagen, bitte verschwinde aus meinem Körper. Ja. Oder du schreibst das auf ein Blatt Papier und verbrennst das. Ja, genau, das habe ich auch schon mal gehört. Sehr, sehr verrückt. Ja. Ja. Klare und verständliche Regeln zeigen, was man essen soll und was nicht. Ein Stufenplan für 30 Tage bietet Rezepte und Anleitungen für einfache Übungen und therapeutische Maßnahmen, die jeder zu Hause selbst durchführen kann. Die Entschlackungsdiät, ein in der Praxis vielfach bewährter, ganzheitlicher natürlich, Weg zu Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden und ewigem Leben und Reichtum. Ganz viel Reichtum und unendlich viel Sex. Hey, wir setzen offenbar die gleichen Standards. Das ist schön. Absolut. Okay, also die Entschlackungsdiät. Der englische Originaltitel war 1991 The Detox Diet Book. Detox, ich finde das gut, dass wir... Ach so, ja, an dieser Stelle, das, was wir heute machen, ist also alles Pass pro Toto. Da ist also Detox auch dabei. Und an dieser Stelle nochmal eine Information aus der Realität. An Alex Hörix, die das vielleicht noch nicht wissen. Detox gibt es nicht. Es gibt keine Schlacken im Körper. Wie sollen die da auch reingekommen sein? Gift für, das Einzige, was man für die Entgiftung braucht, ist eine Leber. Das war es eigentlich zum Thema Entgiftung. Ja. Kann man eigentlich so sagen. Es gibt keine Abfallstoffe der Zelle, die sich im Bindegewebe ablagern. Es gibt auch keine geheime Diät, die irgendetwas werden. Ausschwemmen. Ja. Es gibt keine Schlacken. Es gibt keine Schlacken keine Rückstände oder sowas. Und auch keine Möglichkeit, dass durch irgendwelche Verfahren oder Diäten oder asketische Lebensweise oder Gymnastiken oder Fasten oder irgendwelche abartigen Quatsch Fußbälle auszuschwemmen, auszuleiten, auszufliegen, auszupusten oder abzulösen. Alles dieses gibt es nicht. Rauszupumpen, rauszufüllen. Es gibt nur nutzlose, teure Scheiße, die man in irgendwelchen Apotheken kaufen kann, die dafür helfen. Auch nicht das Schwitzzelten, alles ausschwitzen kann man das auch nicht. Man kann einfach nur nicht so viel Scheiß fressen. Ja. Und so wie ich jetzt die Pommes, das war aus der Detox-Sicht wahrscheinlich jetzt nur eine so Todlinie. Mittelgut. Da gab es doch auch mal diese Pflaster für die Füße, die so behauptet haben, ja, damit saugen wir das Ganze raus, ja. Weil wenn wir das dann runternehmen, dann sind da braune Abdrücke und am Ende was irgendwie ist da Eisenoxid entstanden, ja, oder so, genau, durch den Fußschweiß. Ja, genau. Ich glaube, das geht auch mit Zwiebeln, oder? Manche Leute tun sich doch auch Zwiebeln an die Füße. Mhm. Weil das ja dann irgendwie das aussaugen soll. Ach so, ich dachte, weil das gute Schuhe sind. Ja, jedenfalls ist das alles natürlich totaler Quatsch. Ja, ich lese mal die Einleitung. Ach so, steht hier eigentlich was über die Autorin? Nee, ne? Nein. Gut, dann nicht. Spricht man von Entgiftungsprogrammen, so versteht man darunter für gewöhnlich Alkohol- oder Drogenentziehungskuren, wie sie seit einigen Jahren immer wieder Schlagzeilen machen, wenn Hollywood-Größen und Rockstars aus ihrem Privatleben berichten. Aber auch allen von uns, die kleine Freizeitdrogen konsumieren, keine starken Raucher oder Trinker sind, kann es nicht schaden, wenn wir unseren Körper von Giften und Schlacken befreien. Die Chemikalien und Schadstoffe in unserer Nahrung, in unserem Trinkwasser und in unserer Atemluft ergeben zusammen einen bedenklichen Cocktail aus Substanzen, die erheblich zum Stress des modernen Lebens beitragen. Aha, es sind also giftige Chemikalien in meinem Wasser? Ja. Ja, ich meine Dihydrogenmonoxid. In Spurenelementen alles. Aber Dihydrogenmonoxid doch. Ja, das ist recht giftig, wenn man das in zu großen Dosen zu sich nimmt. Ja. Wie alles. Und in zu großen Tuben? Wenn dann zu einer genetisch bedingten Anfälligkeit noch die Hetze und alle möglichen anderen Belastungen des Alltags dazukommen, dann hat man eine höchst brisante Mischung. Ausrufezeichen. Das vorliegende Entschlackungs- und Entgiftungsprogramm beruht auf einem überaus einfachen und grundlegenden Prinzip der Naturheilkunde, nämlich der Tatsache, dass unser Körper eine angeborene Vitalität besitzt. Natürlich. Die wird übrigens in Vital gemessen. Also ich habe gerade, glaube ich, 14 Millivital. Und stets von selbst nach bestmöglicher Gesundheit strebt, außer wenn man stirbt. Ja. Das kann der Körper am einfachsten dann, wenn man aufhört, auf die innere Lebenskraft störend einzuwirken. In der Praxis heißt dies, dass man seinen Körper nicht mehr mit chemischen Zusatzstoffen belastet, dass man seine Energie nicht mehr aus dem Adrenalsystem, sondern aus gut aufgenommener und verwerteter Nahrung bezieht. Seriously? Was? Nichts. Und dass man nicht mehr meint, der Körper könne nicht ohne Hilfe funktionieren. Viele der heute so verbreiteten leichteren Krankheiten sind eine Reaktion auf Überlastung. Diese tritt dann auf, wenn der Körper nicht in der Lage ist, mit Stress fertig zu werden. Symptome wie immer wiederkehrende Erkältungen, Allergien, Abgeschlagenheit oder wie ständig kalte Hände und Füße sind oftmals die ersten Anzeichen eines geschwächten Immunsystems und eines trägen Stoffwechsels. Im Jahre 1987, da bin ich geboren, Zufall, begann ich zusammen mit Gesundheitsexperten aus verschiedenen Gebieten an einem Stressbewältigungsprogramm zu arbeiten und Kurse abzuhalten. Ernsthaft? Was denn? Es geht doch ums Essen. Mit Sahne. Traurig, traurig. Du hast das gesucht. Nein. Du hast sexy Eis gesucht, man sieht es doch da oben noch. Ich kenne das trotzdem nicht. Ach so. Wir bezogen Entspannungsübungen, Massagen, ein Training des Selbstbewusstseins, psychologische Beratung und einen Entgiftungsdiätplan ein. Die besten und dauerhaftesten Ergebnisse erzielten diejenigen, die eine Entgiftungs- und Entschlackungsdiät befolgten. Die Grundsätze der Naturheilkunde, das heißt Anregung der Selbstheilkräfte des Körpers, lassen sich leicht bei der täglichen Gesundheitspflege anwenden. Waschen Sie sich doch zur Abwechslung einfach mal jeden Tag. Selbst in einer Natur... Oh, da hat ja eine Hörix, eine Ex-Hörix vermutlich angemerkt, dass unsere Kommentare oft nicht vom Fließtext zu unterscheiden sind. Hä? Fließtext? Ja, was wir also vorlesen, nicht von unseren persönlichen Kommentaren zu unterscheiden ist. Das stimmt ja gar nicht. So wie letztes Mal, als du ihn sagtest, bei dem Joe Vitale, wenn sie auch eine leckere Pizza machen möchte. Ja, das konnte man nicht unterscheiden. Ja. Wenn man sich seine Hose mit der Kneifzange zumacht. Ja, aber wer macht das heute schon nicht mehr? Selbst in einer naturentfremdeten großstädtischen Umgebung reagiert der Körper, wie er es seit Jahrhunderten getan hat. Er spricht auf sanften Anreiz und Stimulierungen an und er bewegt sich stets in Richtung auf ein Optimum an Gesundheit und Vitalität, wenn man ihn nur lässt. Nein, das ist einfach Bullshit. Warum heißt eigentlich das Wasser von Lidl Vitalitasia? Was soll das? Ja, Vitalisia gab es vermutlich schon und dann haben wir einfach nicht so viele. Vitalitalsoramitoralisaria oder so. Vielleicht kommt das ja. Das ist doch viel einfacher. Vielleicht kommt das ja auch aus Asien. Was für eine Reklamefuzzi Reklamefuzzi, als ob da welche arbeiten würden. Das macht der Praktikant in der Mittagspause sich. Ja, sag ich doch, Reklamefuzzi. Wer sitzt denn da bei Lidl und sagt, wir brauchen einen sehr komplizierten Namen für Wasser? Weil Lidl Wasser, das ist irgendwie, das verfängt nicht. Wir haben uns ja schon den Superspruch, Lidl ist billig, ausgedacht. Jetzt lass uns mal. Es heißt Lidl lohnt sich, bitte. Es heißt jetzt Lidl lohnt sich. Jetzt lass uns mal über das Wasser nachdenken. Ja, aber der, Viertel gab es schon. Und dann haben die gedacht, das muss eine Anspielung auf Viertel sein, auf Vitalität, ja, vielleicht und haben auf die Fantasie. Vitalitas gelesen. Ja. Und dann haben die gedacht, ach, dann machen wir doch einfach noch IA dran. Aber ich glaube, dass so Markenbewusstsein bei Discountern einfach nicht wichtig ist, weil die Leute einfach reingehen und das Billigste kaufen. Ja, ja, aber warum... Nicht das mit dem Einprägsamsten. Die könnten sich ja zum Beispiel Namen. Farbstoff sparen und einfach das nur Wasser nennen. Dann bräuchten die nicht so viel zu drucken auf diese Etiketten oder so. Ja, das stimmt. Lidl-Wasser. Wie kommst du da jetzt genau drauf? Wegen Vital. Ah, der Glaubenssatz, dass nur die Natur heilt, wurde unzählige Male bewiesen. Das stimmt. Es gibt keine synthetischen Wirkstoffe, die was bringen. Nein, nein. Naja, das ist ja so ein allgemeiner Satz. Alles ist Natur. Ist die Rohstoffe für die synthetischen Stoffe kommen auch aus der Natur. Ja. Also kann man sagen, ja, das ist die Natur, die heilt. Ja, aber dann ist das ja trivial. Genau. Du hast es erfasst. Wer hätte das gedacht? Oh, come on. Was? Für mich erklärt er alles, von der plötzlichen Wende zum Besseren bei lebensbedrohlichen Erkrankungen bis zur Tatsache, dass ich bei Fieber weder Appetit aufs Essen noch Kraft dazu habe, etwas anderes zu tun, als mich der Ursache des Fiebers zu erwehren. Die Bedürfnisse unseres Körpers sind klar und einfach, aber sie können auch pervertiert und leicht missdeutet werden. So ist uns zum Beispiel beigebracht worden, Kaffee für einen sofort wirkenden Energiespender zu halten. Das Kaffeetrinken wird gepriesen als die richtige Art und Weise, den Tag zu beginnen, als ein Mittel, das bei Ermüdungen hilft und die Verdauung beschleunigt. Ziemlich schnell lernt dann das Gehirn, dass Kaffee das Mittel gegen eine abschlaffende Energie ist. So wird aus einer Angewohnheit eine Abhängigkeit. Ach so. Die aufputschende Wirkung des Kaffees ist so verführerisch, dass wir anfangen... Ich habe noch nicht mal zwei Seiten gelesen. Ja, ich... Und weiter? Kommt noch irgendwas? Du sollst zusammenarbeiten und zuhören. Dass wir anfangen, den Kaffee für einen unerlässlichen Teil unserer täglichen Nahrung zu halten. Das gleiche gilt für Zucker, Alkohol und viele andere Substanzen. Stimmt, das halte ich für... Alkohol halte ich für einen unerlässlichen Teil meiner täglichen Nahrung. Ja, schließt eben von sich auf andere. Ja. Die alle das Bild von den wahren Bedürfnissen unseres Körpers verschleiern. Es ist jedoch einfach, das Bild zu klären. Jeden Tag sehe ich Menschen, die das zu Wege bringen, indem sie ihrem geschäftigen Leben zu einem Stück natürlicher Einfachheit zurückfinden. In ihrem geschäftigen Leben. Seitdem ich praktiziere, haben eine große Anzahl der verschiedensten Menschen das vorliegende Entschlackungsprogramm befolgt. Es hat sowohl bei jungen wie bei alten Menschen gute Wirkungen erzielt. Die einzigen, die das Programm nur unter ärztlicher Aufsicht durchführen sollten, sind Jugendliche unter 18 Jahren und ernstlich Kranke. Schwangere Frauen dürfen sich diesem Programm nicht unterziehen. Es ist jedoch eine ausgezeichnete Vorbereitung für Paare, die eine Familie gründen wollen. Was? Kaffee saufen? Die Entschlackung. Also Entschlackung immer. Terry Boyce, eine gelernte Hotelfachfrau, hat das Programm erstmals 1986 erprobt. Seither wiederholt sie es jedes Jahr für einen Monat. Sie hat mit großer Sachkenntnis immer noch nicht tot, ne? Viele Rezepte für dieses Buch geschrieben. Oh. Eine große Anzahl der Menschen, die in meine Praxis kommen. Warum? Ich wollte dir ein bisschen einschmeichelnde Vorlesemusik machen. It must have been love, but it's over now? Keine Ahnung. Das ist keine einschmeichelnde Musik. Gut, dann machen wir weiter hier. Eine große Anzahl der Menschen, die in meine Praxis kommen, weisen sehr ähnliche Symptome auf. Es fehlt ihnen auffällig an Verstand, Vitalkraft. Und dieser Mangel überlagert ein tiefer liegendes individuelles Problem. Alle aber sprechen auf einen auf sie abgestimmten Entgiftungsplan an und erleben dabei eine Besserung der Symptome von Kopfschmerzen bis Hämorrhoiden. Oh, Hämorrhoiden. Die Durchführung einer Entschlackungs- und Entgiftungskur ist im Übrigen eines der wirksamsten Mittel gegen die von Frauen so gefürchtete Orangenhaut, die Zellulitis. Falsch, falsch, falsch, falsch. Was hat Heino eigentlich mit Hämorrhoidensalbe gemeinsam? Weiß nicht. Beide für einen Arsch und Heino kann auch nicht singen. Ja. Stehen Sie? Mm-mm. Wer die Entschlackungsdiät befolgt, gewinnt eine Widerstandskraft zurück, die der Schlüssel zu einer dauerhaften Gesundheit ist. Möchtest du warum entgiften und entschlacken lesen? Nee. Ja, aber wir müssen ja wissen, was jetzt Schlacke genau ist. Also, mal gucken. Gibt es kein Kapitel. Was ist Schlacke? Wir dürfen ja auch nicht so lange mit aufhalten. Wir haben noch ein viel dickeres Buch. Also, ich werde mal kurz gucken, ob hier beschrieben wird, was Schlacke überhaupt ist. Schon wieder Hämorrhoiden, die scheinen echt ein Problem zu haben. Ja, hat ja jeder so seine Fetische, ne? All that she wants. Ja, dann. Komm, tu es. Ganz schnell. Genau, also ich meine, wir müssen ja jetzt keine Rezepte davor lesen und auch keine Körperübungen. Hinten kommt dann noch, wie man die Psyche entschlackt. Ich denke, das ist auch noch recht wichtig. Gut, also. Warum entgiften und entschlacken? Dies ist ein Buch für Gesunde, deren Gesundheit aber in Gefahr ist. Für Menschen, die nicht von sich sagen können, dass sie etwas wirklich Schlimmes hätten. Aber sie haben, außer natürlich dieses Buch. Ja. Aber sie haben im Winter immer kalte Füße oder sie haben keine Energie. Sie werden, was auch immer damit gemeint ist, dass sie tot sind. Häufig von Kopfschmerzen geplagt oder können schlecht schlafen. Für Frauen mit Menstruationsbeschwerden, die übrigens auf einer Geschichte voller Missverständnisse beruhen. Für Menschen mit Verdauungsproblemen, für jene, die an Verstopfung leiden und Libido-Störungen. Oh. Wer leidet denn an Libido-Störungen? Viele Leute. Wieso denn noch nicht? Also, haben. Alle sehr reale Beschwerden, die dennoch keine ernsthaften Krankheiten sind. In der Tat ist es ein Buch. Viele Leute leiden ja auch unter den Libido-Störungen von anderen. Ja, das stimmt. In der Tat ist es ein Buch und für uns alle, die wir an der Hektik des modernen Lebens und dem Umweltstress des 20. Jahrhunderts leiden. Wir haben nicht mehr das 20. Jahrhundert, aber gut. Was Jan, du müsstest das vielleicht in der aktualisierten Version vorlesen. Das vorliegende Entschlackungs- und Entgiftungsprogramm reinigt und revitalisiert den Körper, stärkt das Immunsystem und stabilisiert den Energiebedarf. Das bedeutet ein Ende für Allergien, ein Ende für Probleme mit Gewichtsschwankungen und ein Ende für ständig wiederkehrende Beschwerden. Und Krebs und AIDS im Anfangsstadium. Unser Körper, was keiner weiß, unser Körper ist ungemein strapazierfähig und kann lange Zeit mit gerade noch adäquater oder nicht mehr zureichender Nahrung auskommen oder auch mit zu viel Nahrung oder gerade genau richtig Nahrung oder mittelmäßig viel Nahrung. Er kommt auf jeden Fall mit Nahrung gut zurecht. Er kann ein hohes Maß an Stress bewältigen. Früher oder später jedoch gibt es etwas im Körper, gibt etwas nach. Viele der degenerativen Krankheiten der mittleren und späteren Jahre, die wir als Alterserscheinungen hinnehmen, sind Folgen unseres Lebensstils. Oder des Alters. Das wäre die andere Möglichkeit. Alter Schmalter. Unser Körper kennt das Geheimnis einer guten Gesundheit. In den tiefen Schichten unseres Gedächtnisses befindet sich ein Essplan, der auf die Jahreszeiten abgestimmt ist. Ach so. Ja, von Jesus, der den da aufgehängt hat. Natürlich. Wenn wir uns diese Naturphänomene zunutze machen und uns dabei noch etwas Mühe geben, erreichen wir einen Verjüngungsschub, der uns nur gut tun kann. Vielleicht wäre das mal was. Natürlich. Du hast ja schon hier jetzt auch, hier guck da diese kleinen Fältchen. Mach mal ein Liegestütz. Ohne dabei zu klingen wie Oma Kruse. Mach du doch einen. Ja, das könnte ich. Mach doch. Nein, ich muss jetzt hier diese Lesung machen. Du kannst nämlich gar keinen. Ach so. Das vorliegende Entschlackungsprogramm entstresst den ganzen Körper auf natürliche Art und gibt ihm Vitalität und Gesundheit zurück. Es basiert auf dem einfachen Prinzip, so viel Stress wie möglich abzubauen. Die Folgen sind ein leistungsfähigerer Körper, ein klarer Geist und eine bessere Gemütsverfassung. Unser Körper bemüht sich auf allen Ebenen ständig um Gleichgewicht. Auf der zellulären Ebene bedeutet dies, dass eine komplizierte biochemische Balance ständig überwacht und austariert wird. Diese Methode des Ausgleichens wurde in Jahrhunderten von Veränderungen ständig verfeinert. Heute sind wir mit weit mehr und auch schnelleren Veränderungen in unserer Umwelt konfrontiert, als sie unser innerer Mechanismus je zuvor erfahren hat. Zusätzlich zu dem Druck und der Hektik des modernen Lebens bedeutet das eine enorme Belastung für unseren Körper. Einen Moment lang werden Sie nun die Methode der Naturmedizin befolgen, die sicher und wirksam ist. So einen Monat, nicht Moment. Die aktive Reinigung des Körpers von Schlacken, die sich über lange Zeit angesammelt haben und Hindernisse für die Gesundheit bedeuten, wird von beachtlichem Nutzen sein. Das Geile ist, du musst auch einfach nur Schlacken sagen. Du musst nicht mehr erklären, was das ist. Ja, bis jetzt hat sie einfach nur Allgemeinplätze, Trivialitäten und Blabla abgesondert. Mhm. Also im Prinzip schon geistige, uns mit geistiger Schlacke eingekleistert. Mhm. Die Folgen von Stress. Im täglichen Leben fühlen sich die wenigsten von uns hundertprozentig gesund. Selbst diejenigen ohne wesentliche Gesundheitsprobleme haben Zeiten, zu denen sie sich matt und abgespannt fühlen und nicht die Energie haben, die sie eigentlich brauchten. Nachts zum Beispiel. Vor allem bräuchte das Wort brauchten hier noch zwei Pünktchen für das Ä. Denn nach Süßigkeiten, unzähligen Tassen Kaffee, da fehlt das S, oder anderen Stimulantien zu greifen, um voll da zu sein, ist nicht die Lösung. Wie jedoch sollten wir mit unserem immer größer werdenden Zeitmangel und dem Stress, den wir haben, fertig werden. Da kennt einer das schöne Lied? C-A-F-F-E-E. Nee, geht nicht. Trinkt nicht so viel Kaffee. Zapfe. Oder Tee. Aber ich trinke sehr gerne Tee. Wie geht denn das Lied nochmal? Wie geht denn das? Gibt es Leute unter unseren Hörix, die sich Hämorrhoiden-Pornos anschauen? Claudia ist gerade in ihrer analen Phase und stellt solche völlig bekloppten Fragen. Wieso bekloppten Fragen? Wir haben gerade eben schon zweimal das Wort. Hier, C-A-F-F-E-E, trinkt nicht so viel Kaffee. Naja, wir kriegen wir mal besser hin. Trinkt nicht so viel Kaffee. Nicht für Kinder. Kaffee. Nicht für Kinder ist der Türkentrank. Türkentrank. Schwächt die Nerven, macht dich blass und krank. Blass, oh Hund, krank. Sei doch kein Muselmann, der das nicht lassen kann. Ja, so. Die Melodie war nicht. Also, ne? Wir sehen das Lied von Karl Gottlieb Hering. C-A-F-F-E-E. Scheint hier der Frau Birne auch bekannt zu sein. Das ist nicht die Frau Birne. Doch, das ist die Frau Birne. Nein, das ist die Frau irgendwas... Birne. Nein! Grant, so heißt sie. Grant Birne. Ja, stimmt. Das ist sich sehr ähnlich. Also, was hast du jetzt für ein Problem mit Hämorrhoiden-Pornos? Da kam schon zweimal Hämorrhoiden. Ich möchte nicht mit dir über dieses Thema sprechen. Weil? Einfach. Voll die eklige Vorstellung. Einfach so. Wie kann man damit nur Pornos machen? Aber ich wette, die gibt's. Stress kann in zwei Hauptkategorien unterteilt werden, in äußeren und inneren Stress. Äußerer Stress wie Zeitdruck, Arbeitsbelastung und finanzielle Schwierigkeiten erzeugen eine innere Reaktion. Diese verschlimmert alle physischen Probleme oder Schwächen, die wir vielleicht schon haben und erzeugt so inneren Stress. Alle! Unsere Reaktion auf die meisten Schwierigkeiten ist, ihnen entweder standhaft entgegenzutreten oder vor ihnen zu fliehen. Das sogenannte Fight-or-Flight-Syndrom. Syndrom? Ja. Außerdem sind das vier Fs. Nein, eins ist ein M von den Fs. Nein, es ist vier F. Fight, Fright, Flight und Paarung. Mating. Alles als Antwort auf die Stresssituation produzieren unsere... Wieso denn? Ja? Nebennierendrüsen große Mengen von Adrenalin. Adrenalin liefert die Energie, die man braucht, um entweder... Adrenalin liefert überhaupt keine Energie. Nein. Um entweder, doch, wenn man das verbrennt, würde das wahrscheinlich die ein oder andere Kalorie haben. Ja. So. Ja, Adrenalin liefert die Energie, die man braucht, um entweder in Windeseile davonzulaufen oder standhaft zu kämpfen. Synonym für Adrenalin? Deine Mutter. Ja, kannst du weiterlesen? Ich mache jetzt keine Chemiestunde mit dir. Kennst du nicht, ne? Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Sag's doch. Ich kann dir den Anfangsbuchstaben sagen. Sag. E. Richtig. So reagiert unser Körper auf viele Schwierigkeiten, denen wir begegnen. Dabei wären alle diese Schwierigkeiten als lebensbedrohlich empfunden, obwohl die meisten diese Art von Reaktion nicht rechtfertigen. Wer die Antwort kennt, kann sie uns übrigens gerne in unsere neuen Twitter-Lesestunde erzählen. In Wirklichkeit kämpfen wir nicht um unser Leben oder laufen davon, um unsere Haut zu retten. Deshalb ist dieser enorme Energieaufwand nicht gerechtfertigt. Trotzdem sind unsere sämtlichen Muskeln und Nerven angespannt und unser Herz schlägt schneller. Man kann auch genau nichts dafür gewinnen. In solchen Krisensituationen wird unsere ganze Energie von den Funktionen abgezogen, die der Körper als im Augenblick nicht lebenswichtig ansieht, wie etwa von der Verdauung oder der Verwertung von Nahrung. Ja, ja, gut. Da sitzt ja auch so ein kleiner Körpermann in der Körperzentrale und sagt, warte mal, da ist gerade ein Problem. hör mal auf zu verdauen und lauf weg. Ja, aber das ist ja so, du aktivierst dein sympathisches System auf Kosten des parasympathischen Systems. Das ist schon richtig, aber das ist nicht der Körper, das ist einfach ein Signalnetz. Ja, aber die Leute müssen ja immer alles personalisieren. Die sind ja sonst nicht in der Lage, sich das irgendwie vorstellen zu können. Der erachtet auch nichts und sieht nichts an. Wenn ein solcher Zustand den ganzen Tag anhält, bedeutet das, dass man zwar die ganze Zeit bereit war, sein Leben zu verteidigen, dass der Körper aber nur wenig nutzt, aus der Nahrung gezogen. Personifizieren. Und keine der wesentlichen Erhaltungs- und Reparaturarbeiten erledigt hat, die für eine dauerhafte gute Gesundheit vonnöten sind. Tatsächlich verbringen viele von uns die meiste Zeit ihres Lebens in diesem Zustand. Oh, da steht jetzt gar nichts über Schlacken. Was soll das? Kein Wunder also, dass wir Nahrungsverwertungsstörungen bekommen, dass wir uns nicht mehr entspannen können, nervös und am Ende gar chronisch krank werden. Eine große Zahl von degenerativen Krankheiten ist direkt auf ein zu oft und ein zu viel an konzentrierter Nahrung zurückzuführen. Was? Die kann der Körper mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln nicht bewältigen und das führt zu einer Überlastung der Ausscheidungsorgane und Wege. Also du isst zu viel konzentrierte Nahrung und dann bekommst du Alzheimer, oder was? So, also das ist mir jetzt hier zu langweilig. Hier steht überhaupt gar nichts. Moment. Nö, also hier steht wirklich gar nicht, wie sich denn jetzt diese Schlacken ansammeln sollen. Ja, ob das endogen oder exogen ist, ne? Ja. Also hier, ne, wenn unser Essen tägliches Essen problematische Nahrungsmittel enthält, wie etwa die schwer verdauliche Kuhmilch, die ist genau genommen sehr gut verdaulich, oder Gifte, die der Körper sofort ausscheiden muss, wie etwa Pestizide, überlasten wir damit unser Verdauungssystem und schaffen einen ungemeinen Bedarf an Energie. Ja. Nein. Genau. Denn sonst würden wir abnehmen und das tun wir nicht. Es ist eine schreckliche Strafe, ein Leben lang Kalorien zählen und ständig aufpassen zu müssen, was man isst. Das kann zu Depressionen und zu zwanghaftem Verhalten führen oder zumindest dazu, dass man sich ständig benachteiligt fühlt. Ja, ist ja alles das Gleiche. Okay, also wirklich, hier steht nichts. Was soll das? Damit bin ich nicht einverstanden. Okay, ja. Dann kommt wieder die alte Weisheit, bla bla bla bla. Unser Körper richtet sich noch immer nach der Zeituhr unserer Vorfahren. Noch vor 100 Jahren haben Sonne und Mond und die Jahreszeiten den Wuchs und die Ernte der Feld- und Gartenfrüchte bestimmt. Jahrhundertelang waren das Trocknen, das Einsalzen und die Milchsäuregärung die einzigen Konservierungsmethoden. Heute können wir Erdbeeren im Winter und Herbstgemüse im August essen. Nein! Dies bringt das innere System ziemlich durcheinander und führt schließlich dazu, dass unser Körper härter arbeiten muss, um die gemäßigten Nahrungsstoffe Anmerkung? Aus den einzelnen Mahlzeiten zu ziehen. Das ist Bullshit. Natürlich, und den Jahreszeiten gemäß zu essen, ist folglich das einzig Sinnvolle. Das stimmt nicht. Der Frühling ist die Zeit des ersten frischen Grüns, die Zeit des jungen Salatgemüses. Ja, vor allem im Winter, was soll man denn da fressen? Nix. Erde, Schnee, Kartoffeln. Nach der schweren Nahrung des Winters ist die Leichtigkeit und zarte Frische des ersten Gemüses höchst willkommen und markiert zugleich den Beginn des neuen Jahres. Nach den alten Kalendern beginnt das Jahr am 21. März mit der Tag- und Nachtgleich im Frühjahr etwa um die Zeit der ersten Ernte. Mit der ersten frischen Nahrung ist es Zeit für den Körper, sich von der schweren Kost aus getrockneten oder anderweitig konservierten Wintervorräten zu erholen. Jetzt ist es Zeit, sich wieder mehr draußen in der Sonne und an der frischen Luft zu bewegen, damit der Stoffwechsel nach der Winterruhe wieder in Schwung kommt. Die Nahrungsaufnahme sollte sich nun auf das beschränken, was die Natur uns bietet. Jetzt ist die beste Zeit für den Körper, sich der Schlacken und Toxinen zu entledigen, die sich im Winter durch zu üppiges Essen angesammelt haben. Also hier ist der erste Hinweis überhaupt, sehr indirekt, also das schwere Essen im Winter macht Schlacken und Toxine. Ist besser. Einmal im Jahr durchgeführt wird diese in 30 Tagen erreichte Reinigung des Körpers, die Immunkräfte anregen, die Konstitution stärken und auf sanfte Art vorhandene Gesundheitsmängel beheben. Außerdem werden dabei viele schlechte Essgewohnheiten verschwinden und sie werden ein besseres Gefühl kommen, bla bla bla, effektive Formel für eine lebenslange Gesundheit. Ja, ich meine, es ist ja nicht falsch, sich richtig zu ernähren, aber... Ja, aber was soll denn die Scheiße mit Jahreszeiten gemäß, bla bla? Soll ich jetzt im Winter nur noch eingelegte Sachen fressen oder was? Nein, du sollst die dann im Frühjahr sollst du dann einen Monat lang diesen Schmatter hier machen. Ja, ja, aber davor muss ich ja im Winter von Konservierungsstoffen, konservierten Sachen gelebt haben. Weil ich mache ja jetzt quasi eine Paleo-Diet. Ja. Die ist ja auch Quatsch. Ja, sicher. Okay, was sollen wir essen, was sollen wir nicht essen? Also was wir essen sollen, ist mir egal. Was mich interessiert ist, was ich essen soll. Nicht essen soll. Also, die hat offensichtlich ein ziemliches Kaffeeproblem. Also, ich lese erstmal ganz kurz die Sachen vor, die man zu sich nehmen soll. Natur-Rundkornreis ist das Hauptnahrungsmittel. Dann Meeresalgen. Das, okay, es Dr. Kurz. Wie viele Jürgen Klinsmanns gibt es eigentlich? Weiß ich nicht. Okay. So. Meeresalgen. Das finde ich besonders gut, weil Meeresalgen ja sogar von den Pharmazeuten für irgendwelche Pflanzenpräparate kontraindiziert sind, weil man sich nicht... Was ist das scheiß Problem? Sag du es mir. Okay, danke. Keine Meeresalgen konsumieren, bitte. Der Jodgehalt darin ist extrem unzuverlässig und man muss sich nicht übermäßig viel Jod zuführen und vor allen Dingen nicht mit schwankendem Gehalt. Da kann man sich leicht in Schilddrüsen über- oder Unterfunktionen reinjazzen. So, Cayennepfeffer und Ingwer soll man und Knoblauch. Ist ja ein bisschen auch Betroffenheitslyrik, was du hier machst, ne? Wieso? Nur so einfach mal. Wieso Betroffenheitslyrik? Ja, so, das klingt alles so betroffen. Rote Beete, Sprossen und Keime, Frischsäfte. Das ist alles ekelhaft. Damit ist das schon bewiesen, dass das Buch Schrott ist. Wie manche Nahrungsmittel die Gesundheit fördern. Ja, wenn da Fritten drin stehen, dann findest du es gut, ne? Ja, die sind ja auch lecker. So belasten andere nur den Körper. Es gibt ganz bestimmte Produkte, die sie während der Entschlackungskur nicht essen dürfen, was sie bei einigen sicherlich überraschen wird. Ich glaube, wir alle wissen, wie sinnvoll es ist, stark wirkende künstliche Stimulantien zu meiden. Koffein gehört sicherlich dazu. Es ist ebenso im Tee wie im Kaffee enthalten. Seine Auswirkungen können unter anderem Angstzustände, Schlaflosigkeit und hoher Blutdruck sein. Aber, was ist mit Cherry-Cola? Nein. Ja, inakzeptabel. Die Auswirkungen dieses ständigen Auf und Ab auf das innere System sind verheerend. Die Energiereserven werden aufgebraucht, denn wenn man ja sehr schlank. Und die Nierenfunktion wird völlig durcheinander gebracht. Völlig. Völlig. Ein Glas Cola und du hängst am Weihnachtsbaum. Ja, bitte? Ja. Ich kannte einen starken Kaffeetrinker. Oh. Oh. Ja, einige meiner besten Freunde sind starke Kaffeetrinker. Der, nachdem er das Kaffeetrinken aufgegeben hatte, 2 Tage nur schlafen wollte. Er war so müde und zerschlagen vom ständigen Aufputschen mit Koffein, dass sein ganzes System erschöpft war. Das ist zwar ein Extremfall, der Mann trank literweise Kaffee, aber es verdeutlicht, was ich sagen will. Die neueste Forschung bringt das Trinken von Bohnen wie auch von Pulverkaffee mit einem hohen Cholesterinspiegel in Verbindung. Das Trinken von koffeinfreiem Kaffee ist auch kein Ausweg, denn die Chemikalien, die zum Extrahieren des Koffeins verwendet werden, sind genauso unerwünscht. Die bleiben da ja auch drin. Eine andere Methode besteht darin, den Kaffee durch Wasserextrahierung das Koffein zu entziehen. Obgleich hier keine Chemikalien zur Anwendung kommen, außer Wasser, kann das bei dieser Methode erforderlich erhitzen, dennoch eine Auswirkung auf den Cholesterinspiegel haben. But? Ja. Das weiß man. Ich esse heiße Sachen. Das heißt, ich kriege jetzt ganz viel Cholesterin. Das Gute oder das Schlechte? Das Schlechte natürlich. Das ist ja, was ich nicht essen soll. Eier zum Beispiel. Von einigen Nahrungsmitteln essen wir einfach zu viel. Im Westen haben wir Weizen zu einem Hauptbestandteil unserer Nahrung gemacht. Oh, ich stehe auch übrigens jetzt drauf, dass alle Leute Glutenunverträglichkeit haben. Ja, das ist auch sowas. Und dass sie auch Gluten dazu sagen. Ja. Das sind ja auch die Gluten des Feuers. Ja. Kurz. Was hast du gegen Achim Menzel? Ich habe ein Problem damit, dass du offenbar eine Affinität zu schrecklichem Scheißdreck entwickelst. Das ist ein ironischer Kommentar, das kennst du nicht, ne? Obgleich Weizen seit mehr als 9000 Jahren gegessen wird, hat sich sein Platz in unserer täglichen Nahrung beträchtlich verändert, ebenso auch der Weizen selbst. Der Weizen, den wir heutzutage essen, hat nur noch wenig Ähnlichkeit mit dem Weizen, den unsere Vorfahren anbauten. Durch die modernen Anbau- und Zuchtauswahlmethoden ist er in seiner Struktur verändert worden. Es kommt immer häufiger vor, dass er von unserem körpereigenen Verdauungsenzymen und unserem Immunsystem als Giftstoff angesehen wird. Ach so. Dass Weizen eine Arthritis verschlimmern kann, wurde erst kürzlich bestätigt. Schon seit geraumer Zeit ist man der Ansicht, dass Weizen schleimbildend wirkt und den Verdauungstrakt reizt. Das ist ein Widerspruch. Nun, den meisten gesunden Menschen bekommt er in geringen Mengen gut. Besonders als Vollkornprodukt ist er reich an B-Vitaminen. Problematisch wird es allerdings, wenn Weizen- und Weizenmehlprodukte ständig gegessen werden. Wir haben ja so viele Verwendungsmöglichkeiten für dieses vielseitige Getreide. Es wird als Fösel in Fleischgerichten verwendet, zum Andicken von Soßen und als Grundlage für Desserts. In fast jeder Mahlzeit ist der Weizen in einer oder anderen Form vorhanden. Blabla, Allergie ist vorprogrammiert, blabla. Während des ganzen folgenden Monats werden Sie keinen Weizen essen und ich schlage vor, dass Sie ihn danach auch nur mit Vorsicht genießen. Um lustig zu sein, muss was her? Ich glaube, die Spreewaldgurke, ich bin mir aber nicht sicher. Man weiß es nicht. Wenn Sie in irgendeiner Weise nach einem Nahrungsmittel süchtig sind, dann sollten Sie es mit Skepsis betrachten. Übrigens, es ist genauso bescheuert, dass die jetzt überall laktosefrei draufschreiben, bei Sachen, die eh laktosefrei sind. Wie bestimmte Käse. Weil diese ganzen Melvin Kelvins und Johannes, Anaximander, Abrahams und wie diese Blagen jetzt alle heißen, die sind ja alle, haben ja alle Allergien und sind Gluten, haben Glutenproblem, also haben Zöliakie und Laktoseintoleranz. Und dann zwingen diese Eltern die Kitas dann den entsprechenden Mahlzeiten zu kochen, auch wenn die natürlich in Wirklichkeit völlig gesund sind und überhaupt gar kein Problem mit Gluten haben. Aber dann haben sie ja, das haben wir neulich ja schon festgestellt, dass die irgendwelche Kackbratzen als Ratgeber bezüglich des Impfens ansehen, wenn die dann sagen, ja, also seit ich kein Gluten mehr fresse, bin ich viel leistungsfähiger und sind auch meine Kopfschmerzen weggegangen, dann denken die ja, ach so, ja, das stimmt, das Gluten, das ist schlecht für mich. Gut. Inakzeptabel. Tomaten, Spinat, Rhabarber und Sauerampfer enthalten große Mengen an Oxalsäure. Davon abgesehen, dass sie Darmreizungen hervorrufen können, ja klar, machen Tomaten bei mir immer, sind sie sehr säurehaltig und können die Aufnahme von Kalzium blockieren. Deshalb sollen diese Gemüse vor allem von Frauen mit besonderer Aufmerksamkeit bedacht werden. Was? Avocados und Bananen haben einen hohen Gehalt an Stärke und Fett, ebenso wie Erdnüsse und Kokosnüsse, die das vom Körper am schwersten zu verwertende Fett haben. Außerdem enthalten Avocados und Bananen gefäßwirksame Amine. Diese können, wenn sie darauf empfindlich reagieren, die positive Wirkung ihrer kreislauffördernden Übungen verringern. Linsen werden aus der Diät weggelassen. Sie verursachen immer Blähungen, wie auch immer man sie zubereitet und selbst dann, wenn sie schnell vom Körper ausgeschieden werden. Dies ist insbesondere dann problematisch, wenn sie auf einem Date sind mit einem Mann, den sie beeindrucken wollen und dann furzen wie ein Waldesel. Also wir sind dann, wir kriegen dann unseren Darm gereinigt durch dieses Detox-Ding. Jede Unterbrechung des Reinigungs- und Entgiftungsprozesses, zum Beispiel durch ein Übermaß an Darmgasen, kann diesen Prozess hemmen. Kann man eigentlich nicht einfach sich Chlorbleiche in den Anus reinschütten? Doch, das kann man. Das geht doch bestimmt auch. Speisepilze sind kein Gemüse, sondern wie der Name sagt, Pilze. Die Nährstoffe der Nahrung werden durch den Darm resorbiert und diese Resorption stützt sich zusammen mit anderen wichtigen Funktionen auf die Hilfe von freundlichen Bakterien. Mich würde mal interessieren, was diese Omse da sagen würde, wenn man der erzählen würde, dass heutzutage einer Million damit macht, den Leuten weiszumachen, dass man sich bitte Chlorbleiche in den Arsch schütten soll, die das ja mit Sicherheit mit den gleichen aus den gleichen Beweggründen tun, nämlich Detox und Entgiftung. Ob die das dann befürworten würde? Oder ob die sagen würde, das ist schwachsinniger Schwachsinn. Das darf man nicht machen. Das würde mich mal interessieren. Ja. So, das ökologische Gleichgewicht im Darm ist sehr kompliziert und ein Überhandnehmen von anderen Bakterien und Pilzen kann dieses empfindliche Gleichgewicht stören. Das sind makroskopische Pilze. Steinpilze haben keine Auswirkung auf die Darmflora. Was man als Candida albicans bezeichnet, kann ein starkes Überhandnehmen von schädlichen Bakterien sein. Das ist falsch. Was man als Candida albicans bezeichnet, kann ein starkes Überhandnehmen von schädlichen Bakterien sein. Nein. Ja. Candida albicans ist eine Pilzart, und zwar eine mikroskopische Pilzart. Es hat nichts mit Bakterien zu tun. Es erfordert die Behandlung durch einen Spezialisten. Geringere Störungen im Gleichgewicht der Darmflora können jedoch durch eine Entgiftungskur behoben werden. Die positiven Wirkungen der roten Beete auf die Leber wurden schon erwähnt. Orangen bewirken das genaue Gegenteil. Sie haben eine schwächende und stauende Wirkung auf die Leber. Was für ein Schwachsinn. Ja. Die Annahme, dass sie eine gute Quelle für Vitamin C und daher empfehlenswert sind, ist ein Trugschluss. Ja, Orangen sind extrem ungesund. Ja. Sollte man nicht essen. Orangen sind überdies die säurehaltigsten Zitrusfrüchte und sollten Kindern nicht gegeben werden. Viel säurehaltiger als Zitronen. Ja. Deswegen schmecken die auch so viel saurer. Mhm. So. Ja, dann kriegst du. Ach, das ist ja eigentlich auch so ein Ding, dieses. In einem Atemzug mit diesem ganzen Detox, Entschlacken und sonst was Schwachsinn wird auch gerne von Basenhaushalt gesprochen. Oh Gott, ja. Der Basenhaushalt. Mein Basenhaushalt ist total gestört, Alter. Ja, es gibt keinen Basenhaushalt. Ich muss mal. Was heißt denn das? Haben die dann zu viel oder zu wenig Base? Die gehen immer davon aus, dass der Körper übersäuert ist. Ah, übersäuert, das heißt zu wenig Base. Ja, der Körper hat sehr gute Puffer. Drei gepufferte Systeme. Und hält damit konstant einen pH-Wert von ungefähr 7,4 aufrecht. Sollte der auch nur um einige Nachkommastellen abweichen, ist man mausetot. Und das bedeutet 7,37 oder 7,43. Alles unter 7,37 und über 7,43 bedeutet tot. Und diese wirklich ernsten Zustände, eine metabolische oder eine respiratorische Azidose nennt man das, die sind sehr, sehr ungesund, sind lebensgefährlich. Das weiß man nicht so genau. Was? Ob zum Beispiel der Diabetiker wirklich daran stirbt. Wenn der Diabetiker... Wenn du eine ordentliche Azidose hast, gehst du kaputt. Dann arbeiten deine Enzyme nicht mehr. Das ist nicht so ganz klar. Da gibt es gerade Diskussionen in der Fachwelt. Ja. Mir wie man egal. Zum Beispiel Tod durch Zuckerkoma, wie man das überhaupt nachweisen kann. Verstehe. Jedenfalls ist eine Azidose so oder so relativ schnell, relativ tödlich und niemand von den Leuten, die Basenpulver nehmen, hat eine Azidose. Und selbst wenn sie das dann in ihren Magen reinschütten, dann wird das eben durch die Magensäure neutralisiert. Was soll das? Ja, so, dann kommen wir mal zum Ende hier. Ja, hier, ich erzähle noch kurz, welche Körperübungen man da machen kann. Bodybuilding, Eisstockschießen, Golf. Da steht allen Ernstes Rugby. Ja. Korbball. Hat die einfach alle Sportarten, die man ja, damals in den 90ern kannte, raufgeschrieben? Schnorcheln, Seilspringen, Schießen, Speerwerfen. Übrigens, Information Squash. Aus der Realität, Golf ist keine Sportart, sondern das ist eine Möglichkeit für Senioren und alte, sehr gebrechliche Leute, an der frischen Luft zu sein und mit überteuerter Ausrüstung ein Plastikbällchen von A nach B zu schubsen und so zu tun, als würde man Sport machen. Und sich wichtig zu machen. Lacrosse, Kunstspringen. Geil, Lacrosse. Judo, Karate, Kendo. Nicht Aikido. Doch Aikido, Aikido auch. Okay. American Football. Aber nicht. Was? Das ist ja geil. Rollschuhlaufen, Schlittschuhlaufen, Segeln. Das ist geil, dass die da wirklich so eine Tabelle, einfach so eine völlig arbiträre Tabelle. Zum Beispiel die japanischen Kampfsportarten Judo, Karate, Kendo, Aikido. Ja, nicht allerdings Jiu-Jitsu oder Capoeira oder so. Mhm. Das kann man nicht machen. Gewichtheben hingegen schon. Ja, du kannst auch singen, ein Blasinstrument spielen, energisches Zusammenharken von Laub oder umgraben und man kann ein isometrisches Muskeltraining vor dem Fernsehapparat vollführen. Ja, nämlich zum Beispiel die Fernbedienung greifen und mit konstantem Traumendruck auf die Taste. Was kann man noch machen? Zap. Heilmassagen, Aromatherapie, Wassertreten, Dampfbäder, Saunabaden, Whirlpools. Ja, tipptopp. Kurz eine Information zu meinem Lieblingsentschlackungsgericht. Und So, das ist definitiv für jede Form von Entschlackungs-, Detox- und Entbasifizierungssache geeignet. Er überspringt offenbar das Kapitel Ratschläge für Frauen. Ja, das ist mir zu lang. Und da steht auch eh nur was wieder mit Eisprung, Neumond in den Waldboden, Menstruieren, ja. pH-Wert, Periode, nackt die Erdenmutter anbeten. Was man halt so macht Scheide, als Frau. Scheide, hier steht Scheide und alkalisch und Säuregehalt. Das sind alles Sachen. Ah, Scheidenpilz. Das möchte man nicht. Ja, hier steht auch noch ein Anhang, wie man einen Arzt oder Heilpraktiker findet. Zum Beispiel, indem man auf Google geht und sagt Arzt oder Heilpraktiker. Das ist eine sehr wirksame Methode. Damals ging das vermutlich noch nicht so ohne weiteres. Und damals hat man wahrscheinlich einfach die gelben Seiten genommen. Blumenkohl mit Käsesoße. Ja, also wir sehen ein schwachsinniges Buch. Ja, also ich glaube die... Ungefähr so nützlich wie ein Lolli mit Kacke-Geschmack. Ich glaube, auch das Kapitel, wie man jetzt die Psyche entschlackt, das ist einfach wieder dieses, kein Stress. Ja, weg damit. Warte Nächstes kurz, Buch. Da waren irgendwo die häufigsten Fragen, oder? Nein. Doch, die häufigsten Fragen zum Entgiftungsprogramm. Denn eine Frage sollte ja lauten, was ist die gottverdammte Schlacke? Was soll das? Kann man rohe Kartoffeln essen? Ja. Aber was soll man trinken? Wasser? Wird man der Diät nicht überdrüssig? Doch. Aber was geschieht, wenn man das Programm nicht einhält? Man stirbt sofort. Es gibt wirklich keine Entschuldigung dafür, das Programm abzubrechen. Ja, das stimmt. Es dauert lediglich einen Monat und jeder hält etwas einen Monat lang durch. Genau, zum Beispiel Folter. Ja. Welche Auswirkungen hat das Entgiften auf die Haut? Warum sollte man keine gewöhnlichen Milchprodukte essen? Warum kein tierisches Eiweiß? Ja, ja. Warum sollte man am frühen Morgen Zitronenwasser trinken? Warum sollte man Melonen nicht mit anderem Obst zusammen essen? Und... was soll man tun, wenn man nach Beendigung des Programms keinen großen Appetit mehr auf gekochte Nahrung hat? Das ist in Ordnung. Kommen wir zu ganzheitliche Ernährung und ihre spirituelle Dimension von Gabriel Kusens. Ja, das ist unser zweites Buch, das ist deutlich dicker. Vorne drauf, auf dem ansonsten grasgrünen Cover, ist ein rechteckiges Fenster, in dem zwei schwule Menschen homosexuelle Menschen stehen. Mann. Ja, die sind aber homosexuell, denn die sind in Regenbogenfarben. Und stehen auf so einer weißen, geschwungenen Powerlinie, so als wären die quasi aus dem Weltall angerauscht gekommen. Und da oben ist auch ein Stern. Hätten hier gehalten und sind vorher noch über die Regenbogen-Ebene gekommen. Aber wie man hier an der Seite sieht, ist er einfach auch ein Fan der Regenbogenfarben. Ja, und weil die so schnell gelaufen sind, denn man sieht das Ganze ja in so einer Wärmebilddarstellung, sind die Beine ganz rot und der Kopf vom Fahrtwind ganz kalt. Ja, und hier, das da ist einfach mit Word Art extrem schlecht gemacht. Da ist sein Name unterlegt, also mit irgendeiner Word-Art-Schrift, die mit Weiß gefüllt ist und unterlegt mit Kreisen in den Regenbogenfarben, die dann so mit einer schlechten Füllenfunktion. Der Gabriel Kusens. So, der sieht so aus wie. Der Schauspieler von Ultraman in Alt. Wer das noch kennt. Ja, ich kenn's nicht. Wie hieß der nochmal? Jerry, irgendwas heißt der, glaube ich. Der hat auch in dieser einen Serie, die so ähnlich heißt wie der eine Film. Mitgespielt. Ah, wo der Schauspieler so gut gespielt hat. Ja, der eine Schauspieler, der so aussieht wie der eine Sänger aus dieser einen Sendung, die immer in dem einen Land kam. Ja, okay. Jumpers, kann das sein? Jumpers? Jumper, das war doch das mit Patrick Swayze, oder nicht? Nein, Jumpers. Oder war das das mit Hayden Christensen? Jumpers Serie. Das führt doch jetzt zu nichts. Nein, nein, aber ich muss wissen, wie dieser Schauspieler heißt, damit jeder weiß. Ja, dann gib doch dieses Ding da ein. Damit jeder weiß, was ich meine. Ja, genau so sieht das aus. Nein, nein, nein, hier, da ist es, da ist es, da ist es. Das kam nämlich in den 60er Jahren. Da, ich flippe aus, ey, wieso, da, das ist es. Ultraman, mein geheimes Ich, wieso kommt das eigentlich nicht wieder? Weil es scheiße ist? Nein, das verwechselst du mit deiner Mutter. Jerry, Dr. Kurz. Jerry O'Connell. Wir haben gesagt, wir machen das nicht mehr. Jerry O'Connell, so, ich zeig dir den jetzt. Da siehst du, so sieht der aus in Alt. Nein, oh, überhaupt doch. Nicht. Genau das. 0,0, der sieht aus wie ein Schmalzlochen-Ekelpaket. Wie aus dem Gesicht geschnitten. Also, da heißt es auf der Backseite, übrigens ist das Buch aus der Edition Sternenprinz, falls sich jemand fragt. Ein brillantes, bahnbrechendes Werk über Ernährung. Das hat er bestimmt selber sich... Im Gegensatz zu vielen anderen Ernährungsratgebern, die niemals wirklich über den mechanistisch-materiellen Ansatz hinausgehen. Anfänger. Und die Wirkung von Nahrungsmitteln im Körper nur in chemischen und physikalischen Begriffen interpretieren. zeigt Dr. Cousens... Ja, wofür ist der Doktor? Für Spiritologie? Divinity, Verarschung und... Namenologie? Verarschungslehre. Zweiten Grades. Der hat seinen Bachelor of the Universe im European Business School of Dubrovnik gemacht. Auf brillante Weise, wie Nahrung als eigene dynamische Kraft mit dem Menschen interagiert. Die Zusammenhänge zwischen Ernährung und der Entfaltung der Chakren... Oh yeah. Im Aufstieg der Kundalini, oh yeah, sowie unserer spirituellen Verwirklichung im Alltag werden dem Leser auf der Grundlage fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse in klarer und liebevoller Sprache verdeutlicht. Meine Güte, so viel Scheiße in drei Sätzen. Das war nur ein Satz. Spiegel Dr. Cousens Werk ist inspirierend, erhellend und führt uns zu den lichten Höhen des Einsseins mit allem, was ist. Ja, so sieht es nämlich aus. Also ich werde durch Essen... Frisst du mal eine Banane, zack, bist du eins mit dem Kosmos. Geil. Zack, zack. Larico. Dieses Buch in Amerika seit 10 Jahren erfolgreich ist wirklich unentbehrlich für alle, die sich auf einem spiritualistischen Weg befinden. Also für uns. So, die Schrift darin ist lila. Ist das wahr? In dem ganzen Buch? Ja. Sache. In Wirklichkeit heißt das übrigens nicht ganzheitliche Ernährung und ihre spirituelle Dimension, sondern Spiritual Nutrition and the Rainbow Diet. Ah. Aha, und angeblich ist der Herr Cousens ein Arzt. Ja gut, das... Ich finde es lustig, dass die da Dr. Med reingeschrieben haben, denn das ist ein deutscher Doktorgrad, ja, den es so gar nicht gibt. Ja, aber die Deutschen kapieren das ja wieder nicht, wenn man da MD hinschreibt. Hausen. Einer alten Überlieferung zufolge soll jeder der 600.000 Menschen, die dabei waren, als Gott Mose auf dem Berg Sinai die Tora, also das Alte Testament, übermittelte, mindestens einen Abschnitt zugeteilt bekommen haben, den er selbst interpretieren und seine Brüder und Schwestern lehren sollte. Nicht, dass die hätten lesen können damals. Nicht, dass das hier passiert wäre. Diese bedeutsamen Weisheitslehren aus alter Zeit wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Mit diesem Buch möchte ich Sie an den Versen aus dem zweiten Buch Mose 34, 28 und 29 Anteil haben lassen. Das reicht nicht. Es reicht ja nicht, dass Chakren und Kundalini da drin sind. Nein. Und er war dort mit dem Herrn 40 Tage und 40 Nächte. Er aß weder Brot noch trank er Wasser. Und als Mose mit den beiden Tafeln der Gebote in seiner Hand vom Berge Sinai herabstieg, wusste er nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, während der Herr mit ihm sprach. Dieses Buch soll erläutern, welche Beziehung zwischen Ernährung und der erleuchtenden Erfahrung des Einswerdens mit Gott besteht, damit auch wir den Berg besteigen können und teilzuhaben an der göttlichen Nahrung. Dieses Buch ist Swami Muktananda Paramahansa gewidmet. Der Name steht da wirklich. Ja. Hätte er die Gnade nicht auf mich übertragen und mich nicht in meiner spirituellen Entfaltung angeleitet, hätte dieses Buch nicht geschrieben werden können. Und es ist Dr. Paavo Airola gewidmet, der mich in das Gebiet der Ernährungswissenschaft einführte und mich persönlich sehr inspirierte. Außerdem widme ich dieses Buch meiner Familie und dem einen, den ich liebe, dir. Der ist wirklich schwul. Ja, mag doch. Bitte beachten, nichts in diesem Buch soll eine ärztliche Beratung oder Behandlung ersetzen. Jeder, der einen individuellen Ernährungsplan entwickeln will oder regelmäßig fasten möchte, sollte zuvor einen Arzt für ganzheitliche Medizin suchen. Keinen richtigen Arzt. Zum Glück gibt's den nicht. Es ist empfehlenswert, unter ständiger Aufsicht des Arztes zu bleiben, wenn man eine grundlegende Veränderung der Ernährungsgewohnheiten vornimmt oder fastet. Ich finde es witzig, dass selbst, also angenommen, der ist Arzt, dass er in seinem eigenen Buch ein Disclaimer schreibt, dass das Schrott ist. Ja, das sind rechtliche Gründe, aus denen er das macht. Wieso? Der kann doch sagen, er darf ärztliche Beratung geben, weil er Arzt ist. Mhm. Dann stirbt da jemand deswegen und verklagt ihn. Ja, das kann dir aber auch passieren, wenn du einem irgendein falsches Medikament verschreibst. Ja, aber man muss es ja nicht noch mit einem Buch provozieren. Jedenfalls finde ich die Vorstellung gut, dass du unter ständiger Observation eines Arztes bist, wenn du deine Ernährung umstellst. Dr. Kurz. So, also der Inhalt. Der Flötenschlumpf, oh Gott, kackt wow, ab. Wow, wow, wow. Der Inhalt ist allein schon echt Gut. Dabei haben wir nur ganz wenig Zeit für dieses Buch. Ja, nee, wir haben noch eine Dreiviertelstunde, ehe du los musst. Ja, aber wir haben ja noch ein Fundstück. Das Ganze ist ja ein Special. Ja, ein Special kann doch auch mal was länger sein. Oh, oh, oh. Unsere letzte Lesestunde hat über 2 Stunden gedauert. Das ist nicht in Ordnung. Unsere erste hat 1 Stunde oder so. Ja, so. Vorwort, Einführung. Ich denke, eins von beiden lese ich nicht, beides. Warum wir ein neues Ernährungsparadigma brauchen, ungewöhnliche Phänomene und wie das neue Paradigma sie erklärt, die Frage der Assimilation, das System der Chakren, der feinstoffliche Körper, die Kundalini. Die Regenbogenernährung, der menschliche Kristall, bioenergetische Assimilation, sein oder nicht sein, Vegetarier oder Fleischesser, das ayurvedische Tridosha-System, Bewusstsein und Ernährung, Fasten und spirituelles Leben, isst dich niemals satt, Alchemie, Evolution, Transzendenz. Übrigens mal eine Information, was überhaupt dieses Kundalini ist, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört und als alter Esoterik-Experte kenne ich das natürlich nicht. Es handelt sich dabei um Sanskrit und bezeichnet eine in tantrischen Schriften beschriebene ätherische Kraft im Menschen. Was immer das sein mag. So, ja, das Vorwort ist nicht von ihm selber, deswegen lese ich das auch nicht. Ich möchte nur gerne die Beschreibung lesen. In Hochachtung und Liebe, Bruder Viktoras Kuhl-Winskas, Magister der Naturwissenschaften. Ach so. Wahrscheinlich ein Österreicher. Ein 7-wöchiges Koma half mir rückblickend die Erfahrung und die Natürlich. Realität der FOEFs sowie der Hologramme und Energiewirbel der wunderschönen von Gabriel Cousins beschriebenen Strukturen zu bestätigen. Ach so. Okay. Das klingt so, als müsste ich es wirklich trotzdem lesen. Das Vorwort, dafür lasse ich die Einführung weg. Ich habe in der Vergangenheit mehrmals versucht, Dr. Gabriel Cousins während meiner Reisen nach Kalifornien zu treffen. Doch musste ich mich gedulden, bis wir denselben Hin- und Rückflug zum Weltkongress der Vegetarier in Jugoslawien gebucht hatten. Unsere erste Begegnung fand in völliger Stille statt. Ich fühlte seine besondere Gegenwart im Flugzeug. Was machst du da? Ich mache nichts, ich gucke. Seine besondere Gegenwart im Flugzeug, ohne dass uns jemand bekannt gemacht hätte. Die Rückreise verlief ganz anders. Hoch über den Wolken verwirrter weltlicher Gedanken tauschten wir Erfahrungen aus, die wir auf dem spirituellen Weg gemacht hatten. Wir sprachen über die Kundalini, die kinetische Mechanik der Liebe. Hörst du zu? Die kinetische Mechanik der Liebe, Gott und Bewusstsein. Ja. Ich fand es genauso aufregend wie er, dass er gerade ein Buch über spirituelle Ernährung schrieb. Bereits 6 Monate später hielt ich hocherfreut ein Exemplar davon in meinen Händen. Das Inhaltsverzeichnis glich einem aufregenden Menü voller Delikatessen. Nein, das glich einem aufregenden Menü voller spinnerter Wahnvorstellungen. Und mein Verstand konnte kaum erwarten, sie zu verspeisen und zu verdauen. Dieses Buch ist weder ein literarisches Fastfood-Produkt, noch wird Ihnen darin das altbekannte vegetarische Standardgerede präsentiert. Gabriel Cousins ist nicht nur göttlich inspiriert, sondern im Innersten von Gott transformiert worden. Er kostet Gott, ist eins mit ihm und speist mit ihm. Er ist Gott. Wie schmeckt er denn, der Jod? Nach Aubergine. Aubergine. In den letzten 20 Jahren ist eine Unmenge von Büchern über Ernährung auf den Markt gekommen, die sich zwar bei einer bestimmten klinischen Kategorie von Individuen als nützlich erwiesen, allgemein jedoch nur zu mehr Verwirrung und weiteren Meinungsverschiedenheiten führen. Endlich haben wir ein Buch, das alle Widersprüche auflöst. Ganzheitliche Ernährung und ihre spirituelle Dimension. Es wird in der Zukunft das Standardwerk sein, an dem sich alle anderen Bücher werden messen müssen. Ja, genau, an dieses Buch denkt man ja immer, wenn man an Ernährungssachen denkt. Was? Du promotest jetzt deinen Science-Blogs-Beitrag, während wir Lesestunde machen. Natürlich. Nicht cool, Dr. Kurz. Ja, ich finde auch so einiges nicht cool, was du machst. Nee, das gehört nicht in die Lesestunde. Doch, das gehört in die Lesestunde. Mm-mm. Doch. Ein Buch, das alle Widersprüche auflöst. Ganzheitliche Ernährung und ihre spirituelle Dimension. Willst du vielleicht auch noch E-Mails schreiben? Ja, kann ich. Eigentlich müsste ich nochmal eben eine schreiben. Ich muss mich noch mit deiner Mutter verabreden. Hör bitte auf. Lies doch mal das Ding da jetzt. Nee, du musst aufhören damit. Du musst gar nichts. Das schneiden wir gleich raus. Aber ich finde es echt blöd, was du da gerade machst. Wieso? Ist mir ganz egal, wie du das findest. Wieso machst du das? Ja, weil, warum nicht? Du liest das, ich höre dir zu, ich kann eh nichts dazu sagen. Du hörst eh nicht zu und natürlich, du kommentierst immer alles normalerweise. Ich verstehe nicht, wieso du das jetzt in der Lesestunde machen musst. Ja, hast du einfach die Zeit nur hierfür genommen. Genau, und ich bin dabei und ich kann das auch so kommentieren und wird nicht diskutiert, mache ich einfach. Ja, dann kann ich das nächste Mal auch mir die Fingernägel lackieren. Machst du doch so und so. Nee, das, ich finde das blöd. Ja. Es wäre nett, wenn du das danach unterließest. Gut. So. Dieses wirklich aus einer ganzheitlichen Perspektive hinaus geschriebene Buch definiert den menschlichen Organismus auf einer prämolekularen Ebene um und zeigt, dass er mit allem, was lebt, in Beziehung steht. Mit allem, was lebt. Eine prämolekulare Ebene, das finde ich noch viel schlimmer. Ja, man könnte ja sagen, prämolekular ist, was noch kein, also was noch atomar ist. Ach so. Und aber, Strings. Aber mit allem, was lebt, finde ich sportlich. Es ist nicht zu erwarten, dass ein normaler Sterblicher dieses Buch an einem Tag liest. Doch werden viele Leser sich verleitet fühlen, es in einem Zuge durchzulesen. Hat er vielleicht ein kleines Verehrungsproblem mit diesen Typen? Während des Lesens zu fasten, macht den Kopf klar genug, um die Bewusstseinsquantensprünge von der traditionellen Vollwert zur göttlichen Ernährung verstehen zu können. Das Buch Ganzheitliche Ernährung und ihre spirituelle Dimension zu lesen ist, als würde man sich mit Gott über ein Glas Weizensaft unterhalten. Was? Das steht da wirklich. Was ist Weizensaft? Weiß ich nicht, Bier? Geduldig erklärte Dr. Cousins. Was passiert, wenn man Weizen auspresst? Ja. Kommt da Saft raus? Ja, ein bisschen Flüssigkeit ist schon in den Körnern drin. Hat das jemals jemand auf der ganzen Welt getrunken, Weizensaft? Gott, offensichtlich. Aber da steht mit Gott auf dem Glas Weizensaft. Ja. Warum nicht Eisensaft? Als auch spirituell und liebevoll das Wesen des einen. Und kann Gott aus Eisensaft pressen eigentlich? Kennenlernen können. Ist das, so ein, das ist so eine Art Mandala. Nee, wie sagt man? Haititai. Nee, wie sagen die Inder? Diese Rätsel? Keine Ahnung. Ich will jetzt gerne weiterlesen. Kann Gott aus Eisensaft pressen? Ja. Und wie kommt der Saft dann da rein? Durch Wasser. Er erläutert das feinstoffliche und das grobstoffliche Universum und deren Wechselwirkung. Wir kommen in den Genuss einer Vielzahl von Ideen, die er in Form von ewigen Wahrheiten, gründlich geprüften Theorien, Hypothesen, Zitaten historischer Persönlichkeiten und spirituellen Phänomenen vor uns ausbreitet. Mir gefällt am besten die Kategorie ewige Wahrheiten. Ja, das sind die besten Wahrheiten. Dr. Cousins spielt für uns ein Konzert der zeitlosen ewigen Ganzheit, das unsere Chakren in einem neu entdeckten Glücksgefühl mitschwingen lässt und zeichnet uns einen natürlichen Weg auf, deren Kräfte zu aktivieren. Wir lernen uns vorübergehend an grenzenloser Liebe zu erfrischen. Ich finde es gut, dass der nicht tief stapelt, sondern auch mal einen raushaut. Ja. Der Stoff ist feinstofflich und abstrakt. Damit wir mental nicht überfordert werden, streut Dr. Cousins zur Verdeutlichung bestimmter Punkte kleine Anekdoten oder persönliche Poesie ein, die einzelne Augenblicke einfängt. In jedem Kapitel führt er uns in das intellektuelle Terrain, taucht dann in das Abenteuer des Ausdrucks und des Spiels ein, um schließlich die Ideen des Kapitels zusammenzufassen, in eine einheitliche Form zu bringen und aus einer zusätzlichen Perspektive einen Überblick zu vermitteln. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich nicht mehr folgen konnte oder dass ich mich in einem intellektuellen Dickicht verwirrt hatte. Nein, intellektuell, dieses Problem hat dieses Buch mit Sicherheit nicht. Ich hatte blablabla. Wie jeder gute Lehrer nimmt er uns bei der Hand und bestätigt uns, und ich glaube, dass die Leser dafür genau wie ich dankbar sein werden. Sein Modell der feinstofflich organisierenden Energiefelder, die heißen hier FÖFs, zeigt auf, wie Energien sich strukturieren, wenn sie eine festere Form annehmen, wodurch viele der scheinbar außergewöhnlichen Phänomene aus den Bereichen der Ernährungswissenschaft, des Pneumarismus, Ernährung nur von Luft, der Übersetzer, der Wiederauferstehung, der Langlebigkeit, der Chakren, des Bewusstseins und der biologischen Transmutation eine Erklärung finden. Wieder was gelernt. Uns wird eine einheitliche Theorie dargeboten, die sich nicht nur auf Ernährung bezieht, sondern das gesamte Dasein umfasst. Diese Theorie eignet sich für Untersuchungen, die über die begrenzten Konzepte der Ernährungswissenschaft hinaus und in die Bereiche des Göttlichen hineinreichen. Was ist eigentlich Ernährungswissenschaft? Die Wissenschaft von der Ernährung. Was ist das? Google it. Diese Theorie... Dr. Cousins beschreibt ein energetisches Kontinuum mit einer Vielzahl von Gesetzen, die für die spezifische Frequenz unserer materiellen Daseinsebene gelten. Ja, das ist schon wieder so ein dumpf-bla-esoterik-Schwachsinn. Er skizziert eine atomare Theorie der Ernährung. In ihr gibt es Spaltung und Fusion innerhalb... Oh, wow. Dr. Kurz, du musst jetzt aufhören, das zu lesen und mir zuhören, denn jetzt kommt was Geiles. Noch geiler. Er skizziert eine atomare Theorie der Ernährung. In ihr gibt es Spaltung und Fusion innerhalb enzymatischer Zyklotrone, wodurch neue Elemente entstehen. Was? Diese enzymatischen Zyklotrone steuern die mikronuklearen Atombomben, die unsere Essenz im Gesamtspektrum des Daseins energetisieren. Wow. Ich lese diesen wunderschönen Satz nochmal vor. Der hat ja irgendwas geraucht, der hat irgendwas genommen, bevor der das Buch geschrieben hat. Das ist ja einfach, wie sagt man, Konfabulation. Ja. Diese enzymatischen Alter, warte. Das muss korrekt unterlegt sein. Ja, das stimmt. Bitte. Diese enzymatischen Zyklotrone steuern die mikronuklearen Atombomben, die unsere Essenz im Gesamtspektrum des Daseins energetisieren. Wer hätte gedacht, dass dieses Buch so viel abgibt? Meine Güte. Wir werden an das Einssein mit der Quelle von allem, was ist, herangeführt. Die göttliche Gegenwart in uns selbst. Dr. Cassens Poesie ist von der Liebe zum göttlichen Selbst inspiriert, ja, dass der sich selber geil findet, ist nicht zu überlesen, und von dem hingebungsvollen Bemühen, diese Liebe durch universelle Liebe zum Ausdruck zu bringen. Ja, die Liebe durch Liebe zum Ausdruck bringen, das ist auch mal ein gutes Konzept. Seine unverhüllte persönliche Offenbarung des spirituellen Transformationsprozesses im Kontext der FÖFs, ich erinnere nochmal, feinstofflich organisierende Energiefelder, wird in den Lesern unendliche Dankbarkeit hervorrufen und sie inspirieren, sich selbst der inneren Welt des Abenteuers zu widmen. Ich werde dieses Buch sicherlich nicht nur einmal lesen, denn es ist spirituelle Geschichte, Wissenschaft und humanistische Phänomenologie in komprimierter Form. Große Denker wurden unterstützt und bauten auf das Wissen anderer großer Denker auf, um weiter und tiefer schauen zu können. Dr. Cassens hat eine intellektuelle Pyramide aus Ideen errichtet und damit ein einheitliches mentales Feld geschaffen. Dieses Buch ist sehr viel umfassender, als es dem Titel nach zu sein scheint. Wenn die in ihm enthaltenen Ideen im Alltag, in Ashrams und in Klöstern angewendet werden, wird sich die höchste Form dessen manifestieren, was manche Menschen das Heilige nennen. Ja, also das ist ja jetzt schon so weit weg von allem, was... Ja, also, das gefällt mir sehr gut. Mithilfe dieses Buches kann die kritische Masse an Menschen zusammenkommen, die für eine planetarische Transformation hin zu einer friedlichen, liebevollen und humanistischen Welt notwendig ist. Das ist einfach nur Hardcore-Schwurbeln jetzt. Ja. So. Ich esse einen Teller Bohnen und schon haben wir Weltfrieden. Geil. Entschuldigung, ich hatte zum Frühstück Hülsenfrüchte. Dieses Buch wurde für alle Kinder Gottes geschrieben. Mhm. Viele werden Jahre brauchen, um es zu lesen. Andere werden es verstehen, ohne es lesen zu müssen. Denn dies ist ein Buch, dessen Zeit gekommen ist, um allen die Wahrheit zu offenbaren. Mir hat das Buch geholfen, meinen Weg besser zu verstehen und mehr Energie für die Korrektur von Schwachpunkten aufzuwenden. Natürlich hat es das. Ich habe seine Sichtweise in mein tägliches Leben integriert und die FÖFs haben mir dabei geholfen, die alltäglichen Phänomene des Lebens besser zu verstehen. Besonders spannend finde ich, dass dieses Buch dazu beiträgt, den Begriff der lebendigen Nahrung zu klären und zu erhellen, wie sich die Verarbeitung von Lebensmitteln auf unser Bewusstsein, unsere Energie und unser spirituelles Streben auswirkt. Das Buch hat mich auch zu einem tieferen Verstehen meiner Erfahrungen mit der Kundalini-Energie geführt. Ein Wiedererwachen, das nach 7-monatiger Ernährung mit lebendiger Nahrung und vielen Jahren sexueller Enthaltsamkeit erfolgte und sich durch Aktivitäten in der Wirbelsäule bemerkbar machte. Was? Ich erlebte die Köstlichkeit des Geschmacks, ekstatische Dufteindrücke, die Klänge der Schöpfung, das Licht der kristallinen Entstehung sowie die Gabe des Heilens, außersinnliche Wahrnehmungen und Astralreisen. Das kann man ja gar nicht verarschen. Das ist... Das Wichtigste war jedoch... Das ist wie die Esoterik-Messe. Ja, das ist doch geil. Das ist übrigens unser... das Esoterik-E-Book ist unser bis jetzt erfolgreichster Beitrag. Selbst wenn man den verarscht, den Typen, dann würde der sagen, ja, das ist... Ich nehme deine Verarschungsenergie in mir auf, mein Freund und Kind Gottes. Dir macht das also nur Spaß, wenn du die Leute demütigen kannst und sie es auch merken? Nein, wenn der ist einfach... Jenseits von Gut und Böse, das meine ich damit. Also er hat auch Astralreisen gemacht. Das Wichtigste war jedoch, dass das Ego sich auflöste, ich mich der universellen Liebe hingab und dem Verlangen, allem zu dienen und die Gegenwart Gottes in jeder Manifestation zu erfahren. Es erklärte meine Kindheitserfahrungen des Einsseins. Ein 7-wöchiges Koma half mir rückblickend, die Erfahrung und die Realität der FÖFs sowie der Hologramme und Energiewirbel der wunderschönen, von Gabriel Cousins beschriebenen Struktur zu bestätigen. Zum Schluss möchte ich noch den ausgezeichneten pragmatischen Ansatz dieses Buches würdigen. Das Buch bietet uns einen Zugang und die notwendigen Informationen, um unser persönliches spirituelles Ernährungsprogramm zu entwerfen. Es hilft den Novizen und denen, die so alt sind wie die Berge, Klarheit in den Bereich der spirituellen Ernährung zu bringen. Wer genau ist so alt wie die Berge? Außer deiner Mutter, glaube ich, niemand. Deine Mutter ist so schwer. Da das Potenzial völliger Verjüngung wirkt inspirierend und weckt Begeisterung, die angebotenen Werkzeuge zu nutzen, um weiter am Abenteuer unserer vollständigen Erfüllung teilzuhaben. In Hochachtung und Liebe, Bruder Viktoras Kulwinskas, Magister der Naturwissenschaften. Ja, ganz offensichtlich so. Ja, toll. So kann sich ja sowieso jeder nennen. Ja. Ich bin auch ein Magister der Naturwissenschaften, aller Naturwissenschaften. Ja, was könnte man denn mal nehmen? Oh, hier ist ein Wort, das ich noch nicht mal kenne. Das Kapitel 21 heißt die Chelie von Stress, Alchemie und Meditation. Und auf dem L ist so eine Art Accent Graf. Ja, was auch immer das sein soll. Mal eben sehen, ob der Herr Google was dazu weiß. Chelie? Nee, das kennt er nicht. Ja, gut. Man lernt ja gerne dazu. Also da ich nichts über Kundalini weiß, könnte man ein bisschen was über Kundalini lesen. Du könntest auch was über diese Evolutionssache lesen. Das ist doch schließlich dein Metier. Nee, ich glaube, hiervon ist nichts mein Metier. Ja, aber Kundalini, das ist doch das am wenigsten Interessante. Nee, da ist hier Ficky. Das ist Tantra. Was, echt? Habe ich dir eben gesagt. Ich dachte, das wäre nur so Energieblabla. Ja. Ach, das ist doch müßig hier. Also, ich lese ein bisschen daraus. Wir haben ja eh nicht so viel Zeit. Ja, jetzt. Also zum Beispiel die Kundalini. Die innere Kraft, die uns für die Ekstase, die Liebe und das Gottesbewusstsein öffnet und unzertrennlich mit dem transpersonalen Erwachen verbunden. Da habe ich schon keinen Bock mehr, wenn ich das lese. Das ist auch wieder so eins von diesen ganz schlimmen Büchern, so, wo einfach irgend so einem armen Willi, der sich irgendwann eingepfiffen hat, damit er die Schnauze hält, so einen alten Computer gegeben hat und gesagt, komm, hier, tipp das voll, halt die Backen dabei und wenn du fertig bist, dann drück mal löschen. Ja, dann hat er leider statt löschen Sende an den Engel-Spacko-Verlag, wie heißen die hier, Kackwurst, den Sternenprinz-Edition. Und die haben gedacht so, ja, das veröffentlichen wir jetzt. Engel-Kackwurst. Das ist doch wie, sowas kann doch nicht anders zustande kommen. In drei Zeilen habe ich schon wieder die Füße offen. Ja, so offene Füße hatte. Also, ja, transpersonales Erwachen verbunden ist, wird häufig als Kundalini bezeichnet. Dieses feinstoffliche Energiesystem ist für die spirituelle Evolution der Menschheit das Wichtigste von allen. Ja, wenn es halt so ist. C.G. Jung sagt in seinem Text, ich habe keine Ahnung von Psychologie, aber ich laber... Achso, nee, ich muss kurz... Psychological Commentary on Kundalini. Wenn es Ihnen gelingt, auch witzig, ne? Der Text heißt auf Englisch und dann auf Deutsch. Wenn es Ihnen gelingt, die Kundalini zu wecken, sodass sie den Bereich der bloßen Potentialität verlässt, nimmt zwangsläufig eine neue Welt ihren Anfang. Eine Welt, die sich völlig von unserer normalen Welt unterscheidet. Es ist die Welt der Ewigkeit. Achso, ich dachte des Fickens. Gopi Krishna, der von seiner eigenen Erfahrung des Erwachens der Kundalini inspiriert wurde, hat über die Bedeutung dieses Erwachens viel geschrieben. Er sagt über die Kundalini, ein neues Zentrum, das gegenwärtig im normalen Menschen noch ruht, muss aktiviert werden. Ein kraftvollerer Strom psychischer Energie muss von der Basis der Wirbelsäule in den Kopf hinaufsteigen. Es heißt psychisch. Damit das Bewusstsein des Menschen seine normalen Begrenzungen transzendieren kann. Das ist die letzte Phase des gegenwärtigen evolutionären Impulses im Menschen. Also das Pimmelchakra muss in den Kopf wandern. Wenn dies geschieht, ordnet sich unser verstandesmäßiges Denken der Intuition unter und Offenbarungen werden die Schritte der Menschheit lenken. Dieser Mechanismus, der als Kundalini bekannt ist, ist die wirkliche Ursache aller echten spirituellen und psychischen Phänomene, die biologische Grundlage der Evolution und der Persönlichkeitsentwicklung und des Hundes, der Katze, des Mauses und von einfach allem. Und Hugh Jackman. Von dem auch. Aber auch von dem geheimen Ursprung aller esoterischen, okkulten Lehren, der zentrale Schlüssel zum ungelösten Rätsel der Schöpfung. Ach so. Ramakrishna, der von vielen als einer der größten indischen Heiligen des letzten Jahrhunderts betrachtet wird, lehrte, sein Glas Und, achso, Entschuldigung, und lehrte, dass das spirituelle Bewusstsein eines Menschen nicht erwacht ist, bevor nicht die Kundalini aufgestiegen ist. Swami Mukhatanda, eine moderne Meister des Kundalini-Yoga, der die Kundalini-Energie in tausenden von hoffnungsvollen spirituellen Aspiranten entgeweckt hat, sagte, nur wenn die Kundalini erwacht ist, werden wir unserer wahren Natur und unserer eigentlichen Größe bewusst. Verdammter Rassist. Er betont, solange die innere Kundalini noch schläft, gibt es keine Rolle. Wie viel spielt es keine Rolle? Wie viel Enthaltsamkeit wir uns auferlegen, wie viel Yoga wir praktizieren, wir werden niemals die Einheit mit unserem inneren Selbst erkennen. Das Erwachen der inneren Kundalini ist der wirkliche Beginn der spirituellen Reise. Aha, das ist also ein eleganter Weg, um die Enthaltsamkeit zu umgehen. Ja. Obwohl wir im Westen die verschiedenen Yoga-Traditionen die Hauptquellen unseres Detailwissens über die Kundalini waren, bestätigen viele Kulturen die Existenz einer spiritualisierenden Energie, die mit der Kundalini übereinzustimmen scheint. Katz beschreibt im Journal of Transpersonal Psychology, wie das Kung-Volk in der Wüste Kalahari im Nordwesten von Botswana, Afrika, stundenlang tanzte um die N-um, ja, was auch immer, Kundalini zu wecken, wodurch sie hofften, in den Ausrufungszeichen Kia-Zustand zu kommen. Ach so, ich weiß. Seinem Empfinden nach entspricht die N-um der Kundalini und Kia einem transzendentalen Zustand. Katz beschreibt, dass es etwa die Hälfte des Kung-Volkes gelingt, die N-um zu erhitzen. Wovon redest du da? Luke beschreibt in seinem Buch Secrets of Chinese Meditation einen Prozess des Erwachens in der taoistischen Tradition Chinas, die eine unmittelbare Parallele zum Erwachen der Kundalini darstellt. In der christlichen Tradition wird berichtet, dass die heilige Therese von Lisieux, als sie im Alter von 10 Jahren einem Karmeliterinnenkloster beitrat, mehrere Monate lang spontane Anfälle bekam, die eine seltsame Mischung von Halluzinationen, Koma, Zuckungen und Fürzen waren. Manchmal machte sie spontane Bewegungen, zum Beispiel sprang sie von den Knien auf, machte einen Handstand, schlug ein Rad, zog sich die Hose runter, stand auf dem Kopf, ohne ihre Hände zu benutzen. Die Geschichte entspricht den Beschreibungen von klassischen Fällen des Erwachens der Kundalini sowie denen die Dr. Lisa Nella in seinem gleichnamigen Brotaufstrich Kundalini. Wieso heißen die Typen alle nach Brotaufstrichen? Psychose oder Transzendenz beschreiben. Oder Butterersatzprodukte. Das hier ist unerträglich. Das ist unerträglich. Das ist echt, also ich sage das ja irgendwie andauernd, aber es ist doch eins der schlimmsten Dinge, das ich je gelesen habe. Das ist wirklich völlig unverständlich. Also so einfach nur Dummscheiße, so Gefasel, dann Name-Dropping und irgendwelche Zitate von irgendwelchen Schwartlappen. Hier, das müssen wir gleich mal, das kann man mal, Nahrungsmittelkombination. Aha, Yang, sauer. Körner, tierische. Seite 218, kann man sich schon mal merken. Ach, guck, hier sind auch tolle Bildchen. Guck mal, richtig schlechte Zeichnung. Guck mal, da ist ein Knochen und ein Neuron gewesen. Warum malt der? Die Assimilation der Energie. Ja, auf jeden Fall wird hier noch geschrieben von der wissenschaftlichen Anerkennung der Kundalini. Okay, ich will was mit Fiki Fiki. Das hast du mir versprochen, ich habe es jetzt noch nicht gekriegt. Das lese ich noch. Ja, ich habe gelesen, dass das mit Tantra zu tun hat. In der Kundalini-Krisenklinik. Die und ich, steht die in Christoph Rauxel? Die ich ursprünglich zusammen mit Dr. Sanella, Frau Letter, Fürst Botteram und Kapitän Rama leitete, wurde uns bewusst, dass es in unserer westlichen Gesellschaft immer häufiger zu einem Erwachen der Kundalini kommt. Einige dieser Fälle sind in Dr. Sanellas Buch dokumentiert. Andere Fälle finden Sie auf der Rückseite der Verpackung der leckeren irischen Kerrygoldbutter von meinem Kollegen. Ich komme nicht drüber weg, dass der Typ Sanella heißt. Doktor. Glitsche. Ja. Der Physiker und meditierende Itzhak Palmin, ach nein, Benthoff, der ursprünglich das Modell des physiologischen Kundalini-Zyklus prägte, entwickelte dieses Modell aus seinen Beobachtungen und Niederschriften dieser steigenden Anzahl von Fällen in Amerika, in denen es zu einem Erwachen der Kundalini kam. Dieser Zyklus ist ein erster wissenschaftlicher Versuch, den beginnenden Prozess des Erwachens der Kundalini von einem physiologischen und klinischen Standpunkt aus zu beschreiben. Die Details dieses Prozesses werden in Dr. Sanellas Buch dargelegt. Ich schmier mir doch nicht irgendwas aufs Brot. Ach nein. Das Modell scheint bis auf einige Abweichungen in Bezug auf den genauen Pfad des Energieflusses, nachdem er beim Kronenchakra angelangt ist, grundsätzlich mit den klassischen Yoga beschriebenen Anfangsstadien übereinzustimmen, mit einem kurzen Umweg über das Drive-In und das Pimmelchakra. Der genaue Pfad ist jedoch von geringer Bedeutung im Vergleich zu der umfassenden Bewusstseinsveränderung, die mit dem vollständigen Erwachen einhergeht. Es heißt Pimmelchakra, verdammt nochmal! Wie bei den Details der anderen feinstofflichen Systeme ist es schwierig, volle Übereinstimmung zwischen allen Forschern zu erreichen. Wichtiger ist, dass dieser physiologische Kundalini-Zyklus wissenschaftliche Gültigkeit bekommt. Damit hätten Menschen, die klinisch tätig sind, einen Anhaltspunkt, um zu erkennen, dass dieser Prozess möglicherweise vonstatten geht. Aha. Ja. Ich habe immer noch nichts von Fiki Fiki gehört. Das ist ja völlig primär. Aha. Ja, Dr. Sarnella und sein Assistent Kurt Smörebröt beschreibt den physiologischen Kundalini-Prozess in seinem Buch als einen dynamischen, selbstgesteuerten, selbstbegrenzten Prozess mentaler und physiologischer Reinigung, der zu einem gesünderen und entwickelten Zustand führt, als der, den wir gewöhnlich als normal ansehen und der unheimlich viel Spaß macht. Okay, das klingt einfach nicht nach Sex. Das Modell des physiologischen Kundalini-Zyklus hat jedoch auch seine Grenzen. Es liefert keine Beschreibung der feinstofflichen Transformation des Erwachens des menschlichen Bewusstseins, wozu es jedoch im Laufe der Zeit kommt. Dr. Sarnella, auch bekannt als Captain Gleitgel, weist auf diese ungelösten Fragen hin, wenn er sagt, alle charakteristischen Elemente des physiologischen Kundalini-Komplexes sind in der klassischen Beschreibung enthalten und doch gibt es relativ gewöhnliche Menschen, die den physiologischen Kundalini-Zyklus innerhalb weniger Monate abschließen, wohingegen die yogischen Schriften davon sprechen, dass es mindestens 3 Jahre dauert, bis selbst die fortgeschrittensten Eingeweihten den Höhepunkt, verstehst du? Aha. Des vollständigen Kundalini-Erwachens erreichen. Das scheint doch dafür zu sprechen, dass zu einem vollständigen Erwachen des Kundalini, ich werde nicht noch einmal Erwachen des Kundalini und dann kotze ich das Buch voll. Ja, du kannst jetzt auch aufhören. Diese erste Stufe, bla bla bla, der Anfang des physiologischen Kundalini-Zyklus, es ist unerträglich. Es ist unerträglich. Und wenn ich jetzt den Abschnitt, der als nächster kommt, die Poesie und die Kraft des Kundalini vorlesen würde, dann würden sich reihenweise unserix, hörix zu Recht aus Fenstern vor Züge und in ihre eigenen Brotmesser stürzen und das kann ich nicht verantworten. Gut, also ich mache dann jetzt noch die bioenergetische Assimilation. Aber ich glaube, wir haben einen Eindruck vermittelt, dass das hier absolutes Hardcore-Turbo-beknackten Geschwurbel ist. Jep. So, hier ist, warum, was soll das? Energieaustausch im Magen. Also auf Seite 155 dieses Gebölke. Das muss doch mal aufhören. Ja, tut's aber offensichtlich nicht. Ist eine Abbildung, die sehr gut ist. Ja, ja, die können wir mal fotografieren, diesmal denke ich sogar dran. Bioenergetische Assimilation. Wenn die kosmische Energie genug verdichtet ist, gelangt sie in Form von Nahrung auf unsere Teller. Hm. Als festes, ganzes, rohes Nahrungsmittel bleibt sein Pfeff erhalten. Um ein neues Paradigma des Vorgangs der Nahrungsaufnahme zu entwickeln, müssen wir die Assimilation sowohl auf der physischen als auch auf der energetischen Ebene verstehen. Ganz allgemein kann man sagen, dass jedes Gemüse und jede tierische Substanz eine einzigartige, arteigene Schwingung von seinem Energiefeld abstrahlt. Obwohl dies auf Pflanzen und Tiere zutrifft, werde ich mich im weiteren Text immer nur auf pflanzliche Nahrungsmittel zu beziehen. Bei der Assimilation müssen wir unter anderem die Nahrung für uns zunächst in Fremdkörper so umbauen, dass sie unserer eigenen Körperchemie und Schwingung ähnlich wird, besonders auf der physischen, ätherischen und astralen Ebene. Besonders auf denen. Um Nahrung erfolgreich zu assimilieren, müssen wir die Gesamtheit ihrer Energien in unsere eigenen aufnehmen. Während der Prozess der Assimilation tritt die kristalline Schwingung dieser Nahrungsmittel in Wechselwirkung mit unserem gesamten oszillierenden kristallinen System. Das kann ich nicht aufhören. Jeder, der mit der Wissenschaft der Kinesiologie vertraut ist. Richtig Somo. Junge. Die Wissenschaft der Kinesiologie weiß, dass man ein bestimmtes Nahrungsmittel in das Schwingungsfeld des Körpers bringt, dieses den Menschen unmittelbar schwächt, stärkt oder auch gar nicht beeinflusst. Die Schwingungen der Nahrungsmittel resonieren mit unserer Knochenstruktur, die sie verstärkt und auf den ganzen Körper überträgt. Dabei wandelt der Knochen die Schwingung der Pflanze in eine resonierende Frequenz um, die mit unserem lebendigen System kompatibel ist. Unsere kristalline Knochenstruktur verhält sich dabei wie ein Radiokristall in einem Radio, der Radiowellen aufnimmt und in hörbare Signale umwandelt. Die Schwingungen der Töne resonieren mit den Gehörknöchelchen in unseren Ohren, die diese Schwingungen in elektrische Schwingungen oder Impulse umwandeln, die an unsere Hörnerven weitergeleitet werden. Mich macht das auch irgendwie betroffen, dass sich dann so ein Typ hinsetzt. Ich meine, vielleicht ist der Arzt. Das heißt, er hätte eigentlich seine Zeit nutzen können, um kranken Leuten zu helfen. Stattdessen setzt er sich dahin und kackt hunderte von Seiten mit diesem Müll voll. Mhm. Das ist doch... Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. So, sollen wir jetzt mal pausieren, bis du wieder da bist? Ja, ich muss... Er ist noch nicht los, ne? In 5 Minuten? Ja. Ja, aber das schaffen wir ja nicht. Was schaffen wir nicht? Eine Esostunde bis dahin abzuschließen. Nee. Gut. In der pflanzlichen Struktur gibt es unterschiedliche kristallähnliche Substrukturen, die den vielfach oszillierenden kristallähnlichen Substrukturen unseres Körpers ähneln. Sie resonieren mit dem Knochen und den anderen kristallinen Strukturen unseres Körpers, zum Beispiel dem Liquor. Als einziges festes Kristallsystem unseres Körpers sind die Knochen die Hauptantenne für die Aufnahme von Informationen in den Körper und Übermittlung derselben an den restlichen Körper mittels kristallinen Eigenschaften. Durch die resonierenden Schwingungen des Knochens werden elektromagnetische Felder der Pflanzen in spezielle Schwingungen umgeformt, die den resonierenden Substrukturen des Körpers ähneln und daher Informationen, das haben wir doch alles schon. Wow. Aha, aha. Das Wechselspiel zwischen dem sogenannten... Das Wechselspiel zwischen den sogenannten Trisystemen und unserer kristallinen Knochenstruktur. Auf einer anderen Ebene wird die Energie der Pflanzen auch durch das dynamische Wechselspiel zwischen der kristallinen Knochenstruktur und dem dreifachen System unseres Kreislauf-, Nerven- und Meridiansystems assimiliert. Die Chinesen kennen dieses Trisystem und die Beziehungen der einzelnen Systeme untereinander schon seit Tausenden von Jahren. Mithilfe der Pulsdiagnose am vaskulären System können sie Aussagen über den Zustand der verschiedenen Meridiane, Organe, Drüsen, Nerven und Knochen treffen. Inakzeptabel. Das Buch von Gurudas, Heilung durch die Schwingung der Edelstein-Elixiere, Band 2, liefert eine theoretische Erklärung dafür, wie auch das auf das Wechselspiel dieses synchron arbeitenden Trisystems, also wie die heilenden Schwingungen in den Körper aufgenommen werden und geht auch auf das Wechselspiel dieses synchron arbeitenden Trisystems ein. Es trägt zu unserem Verständnis bei, wie Energie von der physischen Ebene in das ätherische System der Chakren übertragen wird. Bei dieser Übertragung fungieren Meridiane als mitschwingendes Zwei-Weg-Transfersystem zwischen den beiden Ebenen. Das Meridiansystem ist auch direkt mit dem Nervensystem und dem Kreislaufsystem verbunden, da es den Bauplan für die beiden Systeme und den Körper als Ganzes darstellt. Von allen Energiesystemen, die als Vorlage für den physischen Körper dienen und von den FÖFs organisiert werden, ist das Meridiansystem das stärkste, da in den kristallinen Strukturen der Meridiane die meiste Lebenskraft fließt. Also was sind die denn jetzt, die Meridiane? Ja, kristalline Knochentrisysteme oder so. Im ersten Buch Mose 4,10 steht, dass Abels Blut von der Erde aus zu Gott sprach. Ja, das klingt auch nicht nach einem LSD-Trip. Ja, das Blut hat dann so gesagt, hallo Gott, was will ich? Das kann man so verstehen, dass die kristalline Lebenskraft eine Botschaft aussendet. Die wichtigsten resonierenden Kräfte im Blut sind das Hämoglobin der roten Blutzellen und die Mineralien im Plasma. Über das Nervensystem fließen im Wesentlichen die bewussten mentalen Kräfte durch die elektromagnetischen Felder. Es trägt dazu bei, das zelluläre Wachstum anzuregen und zu steuern, wozu auch die Steuerung und das Wachstum der Blutgefäße im System gehören. Das machen Wachstumsfaktoren und nicht irgendwelche Gedanken oder mentalen Kräfte, die über die Nerven weitergeleitet werden. Unsere Knochenstruktur ist auch von Nerven durchwachsen. Okay, hören wir. Okay. Ungefähr so wirkt das auf mich. Ja, das ist schön. So, Theorie der Assimilation. Da, ich muss los. Okay, weil hier geht es gleich weiter mit Wissenschaft. Oh, Wissenschaft ist immer gut. Wir machen kurz Pause. Weiter im Text. Ja, sehr freue ich mich da schon drauf. Ich weiß das. Ja, da hast du dich vermutlich gerade die ganze Sportstunde drauf gefreut. Ja, also damit ihr mal seht, wie sehr wir uns hier für euch ins Zeug legen. Es ist jetzt kurz vor 11. Und wir müssen morgen in den Kurzurlaub fahren. Das stimmt. Und das ist ja auch schon ziemlich stressig. Und wir machen das trotzdem für euch. Ja, weil wir keine anderen Hobbys haben. Weil wir Philanthropen sind. Das auch. Woher kommt denn jetzt bitte dieses Lied in Anführungsstrichen? Das sind die Hits der Schlümpfe. Das gibt's doch nicht immer noch. Ja, und so weiter. Wow. So, die Theorie der Assimilation, da waren wir und da haben wir gesagt, es geht jetzt total wissenschaftlich zur Sache. Und deswegen gehe ich jetzt wissenschaftlich zur Sache und freue jeden einzelnen Biologen hier im Raum damit, was hier über Photosynthese gesagt wird. Ja, also ich habe bereits jeglichen, wie soll man sagen, Hoffnung hatte ich wenig schon am Anfang, aber das Buch ist also einfach, das ist einfach, das ist einfach nichts. Das ist großartig. Da hat einfach einer komplett rumgesponnen und... ja, das ist so auf einem Irrhaltsniveau wie Gottes Matrix, nur irgendwie noch verrückter. Mhm. Unsere Assimilationstheorie beginnt damit, dass die Sonne das Chlorophyll in den Pflanzenzellen aktiviert. Das energetisierte Chlorophyll, in dem sich eine holographische Schwingung der ganzen Pflanze befindet, kann seine resonante Energie und seine Informationen auf das elektromagnetische Feld des Eisens in den roten Blutzellen übertragen. Das ist nämlich genau das, was wir hier in dieser Zeichnung gesehen haben. Ne? Ja, weil ja so viele Wesen gleichzeitig Chloroplasten und Blut haben. Hier. Nee, das ist, wenn du das isst, Energieaustausch im Magen steht da. Chlorophyll und Hämoglobin unterscheiden sich lediglich durch ein einziges Atom. Was? In der Struktur des Chlorophylls befindet sich Magnesium anstelle des Eisens beim Hämoglobin. Ich ja, nein. Denke nicht. Nein, ich denke auch nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, aus welchen Aminosäureketten die aufgebaut sind, aber das... Ja, nein. Scheint mir unwahrscheinlich. Die mit frischer Energie aufgeladenen und programmierten roten Blutzellen zirkulieren nach ihrer Interaktion mit dem Chlorophyll zurück zum Knochensystem. Die roten Blutzellen übertragen ihre neue EMF, also elektromagnetisches Feld, Energie und Information direkt durch Resonanz und das Strömungspotenzial oder den Effekt des elektrischen Fluidums auf den Knochen. Fluidums auf den Knochen. Ja. Der Knochen verstärkt. Wieso sollte das auch das gleiche Molekül sein? Ja, das sind eben vier Pyrrolringe. Das haben die gemeinsam. Das ja. Ist dann eben so. Aber der eine hat eine Ethylgruppe, das andere hat eine Ethylengruppe. Der eine hat einen fünfgliedrigen Ring am C, der andere hat einen am Ring C13-Atom und so weiter. Also es gibt genug Unterschiede. Diese Struktur ist ähnlich, okay. Das ist jetzt auch nicht exactly Rocket Science und ist es nicht das Gleiche. Vor allen Dingen, es unterscheidet sich nicht nur durch ein einziges Atom. Nein, natürlich nicht. Ja, du brauchst diese Viererstruktur für die Komplexierung von diesen Dingern, ja. Aber gut. Durch den Effekt des elektrischen Fluidums auf den Knochen. Der Knochen verstärkt die Energie und gibt sie an den Rest des Systems weiter. Hier. Ach so, der Rest des Systems, Seite 147. Guck mal, der Knochen hat eine Antenne. Warum hat er eine Antenne? Ach, wegen Gedankenformen. Oh Mann. Nee, wir machen das Bild da rein. Also, hier sind die sieben Chakren und die schwingen an den Sendeknochen. Dann kommt hier der piezoelektrische Effekt. Also ich meine, das sowas gibt's ja. Aber dann funkt der Knochen hier. Wow. Nun. Soll ich in dein Auto hüpfen? Ich denke, das heißt ja. Die roten Blutkörperchen und das Hämoglobin übertragen resonierende Pflanzenenergie auch direkt durch schwingungsmäßige Übertragung ihrer eigenen EMFs auf Zellen und Gewebe. Zusätzlich zu den EMFs der roten Blutkörperchen übertragen auch die mineralischen Bestandteile des Blutplasmas, das von den EMFs der Pflanzen und des Körpers und von anderen hereinkommenden EMFs aufgeladen wurde, elektromagnetische Felder. Natürlich, natürlich. Diese EMFs der kristallinen Plasmabestandteile werden auf den Knochen übertragen und gleichzeitig von dem neuen Muster des Knochens aufgeladen und neu programmiert. Was will es denn eigentlich damit sagen? Anschließend verlassen sie die Knochenstruktur wieder mit der Information, die sie benötigen, um mittels ihrer eigenen EMFs zum richtigen Ort im System hingezogen zu werden. Die roten Blutkörperchen und das Plasma tragen dazu bei, die allgemeinen Strukturen des Körpers zu stabilisieren. Wenn ihre Ladung nachlässt, lädt ein Zirkulieren durch den Körper sie wieder auf. Genau genommen programmieren die roten Blutkörperchen und das Plasma den Knochenkristall und werden gleichermaßen von ihm programmiert. Ich frage mich, wo der das her hat. Das kann er doch nicht sich einfach alles ausgedacht haben. Warte. Doch. Nee, das ist zu komplex. Der hat das von Gott gekriegt, diese Info. Nein, das ist ja so auch so spezifisch. Also das... Na, der hat sich einfach auf die Idee mit den elektromagnetischen Feldern... Ja, aber der muss ja das... Sowas denkt man sich ja nicht einfach so... aus dem Arsch raus. Das ist viel zu detailliert und spezifisch. Der verbrämt das mit seinem medizinischen Halbwissen und dann macht er daraus irgendwelche bizarren Sachen. Die programmierten EMFs der Plasma-Ionen tragen auch dazu bei, das Meridiansystem zu stabilisieren, das seinerseits dazu beiträgt, das Nervensystem zu programmieren und zu harmonisieren. Siehe Abbildung 7. Ah, hier. Die Meridiane, die sind wohl dann das da, oder was sind die Meridiane? Das sieht aus wie eine Wurst mit Kreisen drin. Mhm, das stimmt. Ja, nun. Aber das sind wohl eher Nerven, oder? Das sieht aus wie Dendriten. Nein, soll die Blutbahn sein. Ach so. Nun. Der Knochen sendet dann ein Muster aus, das sich in Harmonie mit dem gesamten Organismus befindet. Die roten Blutkörperchen und das Plasma verlassen den Knochen, tragen bestimmte Schwingungsmuster an bestimmte Orte im Körper und leisten ihren Beitrag zur Stabilisierung der allgemeinen EMFs des Körpers. Dieses Trisystem und die kristallähnlichen Energien der Knochen sind ein multiples Feedbacksystem, das sich selbst stabilisiert und Energie leitet. Die drei Systeme und die kristalline Knochenstruktur stehen in synchroner und simultaner Wechselwirkung miteinander. So, das war die bioenergetische Assimilation. Der menschliche Kristall, haben wir ja schon gelernt, das ist der Knochen. So. Was könnte man denn jetzt hieraus noch lesen? Also das sind ja alles so Basics. Feinstofflicher Körper. Das tut sich einfach nicht viel. Das ist alles so unfassbar verrückt. Die Regenbogenernährung vielleicht noch? Weil so heißt das Buch ja auf Englisch. Wahrscheinlich wäre auch extremes Gefacke das Kapitel 23 Ernährung, Kundalini und Transzendenz. Mhm. Oder Evolution und die höchste Blüte der Kundalini. Nee, lies mal 21, weil dann, ich würde gerne mal wissen, was das bedeutet. Heli. Okay. Einfach mal reinlesen. Wieso liest du das überhaupt? Weil ich bis jetzt so wenig gelesen habe in dem Buch. Achso. Die Stresschemie. Ah, das soll nicht Chemie heißen, sondern Chemie. Aha. Die Chemie von Stress, Alchemie und Meditation. Warum auch immer in dem Inhaltsverzeichnis ein L mit einem Akzent Graf steht. Macht ja nichts. Mhm. Was hast du für ein Problem? Oh, wollen wir das mal auf Deutsch schreiben? Ja, leg los. Die Chemie der Alchemie. Ach, das ist überhaupt nicht das Kapitel. Doch, aber ich wollte jetzt nicht die Chemie des Stresses zu lesen. Oh, guck mal, du hast chemische und radioaktive Gifte in dir. Uah, furchtbar. Na gut, ich muss schon die Stresschemie lesen. Da kommt DNA. Das Leben der meisten Menschen auf dieser Welt ist von der Stresschemie geprägt. Das hatten wir auch jetzt in der Entschlackungsdiät gerade. Die Welt ist für sie zu einem... Kannst du mal bitte... Guck mal, früher hast du nicht einfach nur mit Scheiße genervt. Jetzt machst du nur noch Spotify an, Scheiße suchen, anmachen. Früher hast du das wenigstens versucht zu unterlegen mit passenden Klängen. Das ist passend. Kannst du jetzt mal bitte was... Denn wer liest das? Wer liest jetzt dieses Kapitel? Hm? Die Antwort lautet... Du! Verstehen wir uns. Verstehen wir uns. Kannst du mal bitte jetzt Ambient Sound machen? Hier, das ist jetzt so was ganz Bedrohliches. Das findest du nicht bedrohlich? Nein. Dann solltest du mal zum Neurologen gehen. Nee, du hast einfach nur ein Problem mit deiner Stresschemie. Wer ist denn hier der Spalter? Du! Ja, ich bin alles, was du hast. Ja, mehr kann ich mir auch nicht leisten. Die Welt ist für sie zu einem sehr gefährlichen Ort geworden, geprägt von Terrorismus, der von Einzelpersonen und Nationen gesponsert wird, von ständigen Kriegen, Atomwaffen, Raubüberfällen auf offener Straße, Luft- und Nahrungsmittelverschmutzung, von Atomversuchen und Reaktoren, die explosionsartig große Wolken radioaktiven Materials von sich geben. Ganzen Nationen, die daran denken, freiwillig ihre Nahrungsmittel zu bestrahlen, Grippeepidemien, Menschen, die verantwortungslos radioaktive und giftige Abfälle in Wasserreservoire kippen, von zusammenbrechenden Menschen und Geschäften einer Scheidungsrate nahe 50%, weil die Menschen ihre automatischen Abwehrmuster gegen das Lieben und Geliebtwerden ständig wiederholen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Für die meisten Menschen sind dies harte Zeiten. Unsere Lebensbedingungen sind mehr auf das Tun als auf das Sein ausgerichtet. Das Tun beruht auf dem Gedanken, dass wir Nahrung, Wohlstand, Sex oder Macht ansammeln müssen, um zu überleben. Unsere ersten drei Chakren sind oft völlig aus dem Gleichgewicht. Wir sprechen dann davon, nicht in unserer Mitte zu sein. Im ersten Chakra sind wir auf Überleben und Angst fixiert, statt darauf zu vertrauen, dass alles, was Gott tut, für das höchste Wohl ist, was gesünder wäre. Die Angst blockiert uns, dass wir unseren höheren Zweck nicht erfahren. Im zweiten Chakra stecken wir in sexuellen Zwangsvorstellungen fest, statt uns den weiterentwickelten Funktionen Fortpflanzung und Kreativität zuzuwenden. Das dritte Chakra, dessen höheres Bewusstsein von Sensibilität und emotionaler Integration geprägt ist, befindet sich in einem Zustand reaktiven emotionalen Ungleichgewichts. Es kommt zu ausschweifenden Bedürfnissen und Machtgier. Bis diese drei Chakren nicht im Gleichgewicht sind und unser Bewusstsein mit ihren höheren Funktionen eins geworden ist, können wir weder das Bewusstsein des Herzens, das Chakra der Liebe, noch das überbewusste fünfte, sechste und siebte Chakra ganz zur Geltung kommen lassen oder gar auf eine Weise vollkommen integriert werden, dass die Meditationschemie entsteht. Die Meditationschemie. Stress ruft auf allen Ebenen unseres Seins Degeneration und Altern hervor. In früheren Kapiteln wurde das System der sieben feinstofflichen Körper beschrieben. Mentaler, emotionaler und körperlicher Stress führt dazu, dass die feinstofflichen Körper nicht mehr so gut ausgerichtet sind, sodass der hereinkommende Fluss kosmischer Energie des Pranas blockiert wird. Ach, Prana, das hatten wir bis jetzt noch nicht. Das kommt aber nachher noch bei der Lichternährung. Wird den Chakren die energetisierende pranische Energie vorenthalten, verlangsamt sich deren Umdrehungsgeschwindigkeit und die feinstofflichen Körper, deren Ausdehnung von der spiralförmigen Drehung der Chakren abhängig ist, ziehen sich zusammen. Wunderbar. Je mehr sich die feinstofflichen Körper zusammenziehen, umso schwieriger ist es für die pranische Lebenskraft bis zu den Chakren vorzuhalten. Ein Teufelskreis, um sie und folglich auch die Funktionen des Körpers mit Energie zu versorgen. Die Pföffs, denen es an Prana mangelt, fallen leichter einer Desorganisation anheim, wodurch der Alterungsprozess und die Entropie vorangetrieben werden. Die Entropie doch! Ja, das ist wunderschön, wunderschön. Ich höre immer nur wenn ich diese Typen höre oder lese. Wir leben unser Leben mit dem gleichen adrenalinen Stress. Es fängt ja auch mit diesem Adrenalinmüll an. Vor allen Dingen, Adrenalin ist kein Adjektiv. Ist adrenerg, könnte der sagen. Adrenalin getriggert, könnte der sagen. Aber nicht mit dem gleichen adrenalinen Stresssystem wie ein Höhlenmensch, dem ein Säbelzahntiger auflauert. Katecholaminerg. So. Wir können uns diesen Mechanismus vereinfacht so vorstellen, dass die freien Radikale im Wesentlichen das molekulare System des Körpers auslaugen, indem sie ihm Energie in Form von Elektronen rauben. Die Elektronenenergie, die von den freien Radikalen geraubt wird, ist für die Aufrechterhaltung der Membranstruktur der Zelle wichtig. Dr. Levine bezeichnet diese Elektronen als den molekularen Klebstoff, durch den sämtliche biologischen Strukturebenen zusammengehalten werden, von der DNA und RNA bis hin zu den Zellmembranen. Ja, war schon lange kein Lame-Dropping mehr. Wenn man den Klebstoff entfernt, der die biologische Struktur zusammenhält, werden die Zellfunktion und die Zellreproduktion gestört, was sich in zunehmender Entropie und Altern niederschlägt. Was ist nochmal der Klebstoff? Elektronen. Also, ja, das passiert ja auch oft, dass die so sagen, wir streiken. Nein, die freien Radikale klauen sich die. Mann. Ja, klar. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass eine Überstimulation des sympathischen Nervensystems zu demselben destruktiven Endergebnis führt wie alle anderen Stressquellen, wie zum Beispiel physisches Trauma, bakterielle und virale Infektionen und der Stress der Umweltverschmutzung. Also der Vagusnerv finde ich ja nicht so sympathisch. Ja. Wenn du Spitzen. Länger ausatmest, als du einatmest, dann aktivierst du übrigens den Vagusnerv. Das ist wirklich so. Ja, deswegen... Deswegen macht man sich das bei der Achtsamkeitsmeditation zunutze. Da verlangsamt sich dein Herzschlag. Ja, da kann man auch von sterben. Mhm. Wenn man dann gar Vagus nicht mehr tot. Einatmet. Ja. Einige weitere Stressfaktoren sind Ozon, Schwefeldioxid und andere Smog-Bestandteile, radioaktive Niederschläge, chemische und radioaktive Gifte, die auf unsere Erde und in unsere Wasserreservoire gekippt werden, sowie Nahrungsmittel, in denen zusätzliche freie Radikale entstanden sind, bestrahlte, in der Mikrowelle zubereitete, Klammer auf, meine Hypothese, Klammer zu, verdorbene, verarbeitete, schlecht gewordene Nahrungsmittel oder solche, die anderen schnellen Zubereitungsmethoden unterworfen wurden, enthalten besonders viele freie Radikale und andere radiolytische Zerfallsprodukte. Radiolytisch. Es ist auch schon nachgewiesen worden, dass der durch virale Infektionen ausgelöste Stress die Zahl der freien Radikale im System erhöht. Ach so. Physische Traumen, die zu Schäden an den Zellmembranen führen, bewirken infolge der zerstörten Zellmembran ebenso die Produktion freier Radikale. Ach so, alles produziert freie Radikale. Okay, die Chemie der Alchemie. Alchemie hat mit dem bewussten Umgang mit Energien zu tun, um dadurch Elemente umzuwandeln. Für uns beginnt sie damit, dass wir uns bewusst entscheiden, unsere zerstreuten Pföffs wieder neu zu strukturieren, indem wir dafür sorgen, dass mehr kosmische Energie oder Prana in unser System gelangt. Dazu gehört auch, uns nach den natürlichen Gesetzen von Körper, Geist und Seele zu richten, damit wir von der Lebenskraft umgewandelt werden können. Du bist so ruhig. Ja, ich habe da so nichts mehr zu sagen. Das ist einfach, ich höre einfach nur... Diese göttliche Energie ist die höchste Nahrung und Meditation ist der ultimative Verdauungsprozess. Den kann man nicht mehr verarschen. Das ist einfach... Der glaubt das alles wirklich. Und, oh, guck mal, was der jetzt hier macht. Während der Meditation richten die feinstofflichen Körper sich aus und expandieren, sodass das kosmische Prana mit weniger Widerstand in unsere Chakren und Pföffs fließen kann. So, und jetzt pass auf, wenn die göttliche Kraft in uns einfließt, verjüngt sie uns auf allen Ebenen. Es kommt zu einer Umkehrung der Entropie. Aha. Umkehrung der Entropie. Die Stress... Physiologie wird abgebaut und der Prozess des Alterns verlangsamt oder gar umgekehrt. Ah, Unsterblichkeit, hey. Hunderte von Studien, die seit Anfang der 1970er Jahre von Forschern aus dem Umkreis der transzendentalen Meditation durchgeführt wurden, haben bestätigt, dass Meditation den Prozess des Alterns umkehrt oder verlangsamt. Klar. Ja. Das ist ja wohl bekannt. Also, gut. Da das ein Ernährungsbuch ist und wir jetzt bis jetzt noch kein Wort über Ernährung gehört haben, würde ich... Doch, haben wir. Was denn? Ja, gerade eben die böse Mikrowellen essen und so, ist nicht gut. Vielleicht könntest du einfach mal noch zum Schluss aus diesem Buch die allgemeine Idee der Regenbogenernährung lesen. Nee. Aber wir wollen doch wissen, was die Regenbogenernährung ist. Ja, da ist es bestimmt wieder Chakren, Mantra, Gottes, Engel, Staub. Also du möchtest nichts mehr aus diesem Buch. Das ist für einen Arsch. Das echt, da hat keiner was von. Das ist einfach nur, wir haben alle verstanden, dass der Typ komplett verrückt ist. Aber du solltest wenigstens noch hier die vier Prinzipien der Regenbogenernährung vorlesen. 1, 2, 3, 4, das ist ganz wenig. Damit wir wenigstens unsere Schuldigkeit getan haben. Das hier ist ein Ernährungsspezial. Ja, aber was kann ich dafür, wenn diese Spackos in ihre Bücher nichts über Ernährung oder Schlacke oder sowas reinschreiben? Denn nach dem guten Herrn Kusens Es sind die vier zentralen Prinzipien der Regenbogenernährung. Jedes Nahrungsmittel kann entsprechend seiner äußeren Farbe, das heißt seiner reflektierenden Oberfläche, mit der spezifischen Farbe und Energie eines bestimmten Chakras in Verbindung gebracht werden. Aha. Ja, mein Pimmelchakra ist rot, jetzt esse ich nur noch Tomaten, dann kann ich besser Ficky Ficky. Nein, dann, das ist wohl eher Umbra-Farben, also nimmt man Leberwurst. Was, das Pimmelchakra? Ja. Ist halt Umbra, Leberwurst. Ja. Nahrungsmittel, die verschiedene Farben besitzen, können die Chakren, mit denen sie ihren Farben nach in Verbindung stehen, energetisieren, ins Gleichgewicht bringen und heilen. Was? Ja, wenn du jetzt ein Nahrungsmittel hast, das rot und gelb ist, dann hat ja zum Beispiel das Pimmelchakra gelb und das Tittenchakra grün, blau, rot. Und dann kannst du mit einem Apfel beide energetisieren. Drittens. Jedes Nahrungsmittel kann die Drüsen, Organe und Nervenzentren energetisieren, reinigen, aufbauen, heilen und wieder ins Gleichgewicht bringen, die mit dem Chakra verbunden sind, das seiner Farbe entspricht. Das ist doch alles dasselbe. Jedes einzelne Prinzip ist dasselbe. Ja. Viertens. Der Zweck der Regenbogenernährung besteht darin, auf einer regelmäßigen täglichen Basis jedes einzelne Chakra, die mit ihm zusammenhängenden Organe, Drüsen und Nervenzentren sowie das Chakrensystem als Ganzes zu harmonisieren. Okay, das heißt, ich kann mich mit Smarties völlig gesund ernähren. Nein, denn es lässt sich nicht auf tierische Nahrungsmittel anwenden, die hauptsächlich das erste Chakra stimulieren und ebenso wenig auf Junkfood, Fastfood, tiefgefrorene und bestrahlte Lebensmittel. Rote Bonbons sind nicht das gleiche wie ein roter Apfel. Bäm. So. Also ich esse nur Gemüse und bin dann nicht tot. Ja, nee, dann springt dir die Feder aus der Mütze und die Lampe geht an. Du meinst, nachdem ich den Nippel durch die Lasche gezogen habe? Hier zum Beispiel steht, wenn du Gemüse isst, hier haben wir mal eine Tabelle. Sie müssen Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurve ganz nach oben drehen. Dann erscheint hier wird's jetzt eigentlich interessant. Da drücken sie dann drauf. Also zum Beispiel süß, die Geschmacksrichtung süß hat unendlich Ziege. So. Unendlich Vata, Wind, Ziege. Ja. Wohingegen unendlich Pita, Feuer, Tiger, aber nur intensiviert das Dosha von Kapha. Ja. Ja, stimmt. Das ist sehr interessant. Ja, Vata verstärken sind Trockenfrüchte wie Äpfel und Birnen. Das Witzige ist... Und Vata ausgleichend ist süße Früchte. Wir haben einen Neffen, der jetzt 14 Monate alt ist und was der sagt, ergibt ungefähr genauso viel Sinn. Ja, ja, also das hier, da kann keiner was mit anfangen. Da hätte man, glaube ich, die Einführung gebraucht, was Vata, Pitta, Kapha und Moped ist. Dann haben wir hier noch Übersäuerung habe ich Yin und Yang. Gelesen. Dann haben wir mal wieder das gute Yin und Yang-Zeichen. Und Yang ist also sauer, Körner, tierische Nahrungsmittel. Basisch ist Miso und Salz. Und Yin basisch ist Samen, Honig, Früchte, Gemüse und Sauer, Zucker, Drogen, alkoholfreie Getränke, Alkohol, Bohnen und Nüsse. Ah, wie seid ihr nicht... Drogen! Wie seid ihr nicht einfach nur Getränke geschrieben, wenn ihr alkoholfreie und alkoholische inkludiert? Man weiß. Oh, guck mal, hier ist was wissenschaftlich aussieht. Nein, das ist Nahrungsmittelkombination. Das ist eine ganz komplizierte Grafik mit irgendwelchen Zahlen, wie man dann Sachen kombinieren soll. Was darf man denn gar nicht essen? Ja. Also Fleisch? Fleisch und Drogen. Mm. Jetzt kommt dann am Ende noch Ayurveda und Hypoglykämie und Stresschemie. Das hatten wir ja gerade. Und dann immer auch eine Zusammenfassung von den Kapiteln. So, und ganz am Ende, achso, da steht Zubereitung von Biogen. So, ich lese jetzt noch den Epilog und dann ist sowas von vorbei mit dem Drecksbuch. Während ich dieses Buch schrieb, wurde mir klar, dass ich nicht über spirituelle Erfahrungen, die Regenbogenernährung oder das Erwachen und die Evolution der Kundalini schrieb. Das, dann hat er wohl nicht aufgepasst, denn die ganze Drecksfibel ist voll davon. Ich erkannte, dass dieses Buch als Teil der aufsteigenden Spirale planetarischen Bewusstseins erscheint, das sich darauf vorbereitet, einen Quantensprung zur Erleuchtung der Massen zu tun. Oder kurz, ich masturbierte vor dem Spiegel. Das möchte ich nochmal kurz mit dem korrekten Sound unterlegt vorlesen. Ich erkannte, dass dieses Buch als Teil der aufsteigenden Spirale planetarischen Bewusstseins erscheint, das sich darauf vorbereitet, einen Quantensprung zur Erleuchtung der Massen zu tun. Und wie an dieser Stelle schon mehrfach erwähnt, sollten sich die Leute einfach mal klar machen, was ein Quantensprung ist. Unser fehlerhaft funktionierendes, selbstzentriertes Bewusstsein wird zu einem neuen planetarischen Bewusstsein transformiert, das in der liebevollen Einheit mit Gott zentriert ist und die Einheit aller Menschen der Erde als einen Körper des einen allumfassenden Selbstes erkennt. Wir sind fast bereit auf individueller und planetarischer... Jetzt sagt er, in jedem Satz hat er jetzt das Wort planetarisch. Ja, ist doch geil. Vielleicht hat er eine Wette verloren. Planetarischer Ebene unsere dysfunktionalen Gewohnheiten aufzugeben, wie Nahrung zu verschwenden trotz des Hungers in der Welt, Ressourcen zu horten trotz der Armut in der Welt, wie individuelle Gewalt, Terrorismus, Feindseligkeit zwischen Individuen und Krieg zwischen den Nationen sowie geisteskranke Bücher zu schreiben und mir damit unfassbar auf den Sack zu gehen. Die historische Phase der persönlichen Erlösung und Erleuchtung geht in eine neue historische Phase der Massenerlösung und Erleuchtung über, in der wir das Potenzial haben, als einheitliche planetarische Gruppe unsere individuelle, kollektive, göttliche Natur zu erkennen und die heilige, gottverdammte Pflicht, endlich die Fresse zu halten. Ja. Dieses Buch ist eine Vorlage für einen Teil der bewussten Technologie und evolutionären Prozesse, die wir auf individueller wie auf kollektiver Ebene anwenden und erfahren können. Der transformierende Prozess, der aus richtiger Ernährung, rechtem Leben, planetarischer Gesellschaft, planetarischer Meditation und planetarischem Fasten in freudiger planetarischer Einheit mit dem planetarischen Göttlichen besteht, ist ein planetarischer Weg, den wir uns absichtlich und bewusst dafür entscheiden, in planetarischer Übereinstimmung mit dem planetarischen Plan der individuellen planetarischen kollektiven Entwicklung zu handeln. Ich finde das immer so ermüdend, wenn Cornelius hier zum Misanthropen wird. Auf diesem Weg treffen wir die Wahl, im Prozess der transzendierten Evolutionssynchronisierung zum Willen des planetarischen Gottes zu handeln. Das steht da nicht. So ungefähr steht's da. Die Pläne sind nicht neu, sie standen stets allen Menschen und synchronisierten Quantenengeln zur Verfügung, doch haben nur wenige sie sich auf planetarische Weise nicht zunutze gemacht. Entschuldigung, ich kann jetzt überhaupt nicht Gottes den Energiegnade, Text von deinen Kommentaren unterscheiden. Gottes Energiegnade war immer schon auf diesem entropisch-planetarischen Planeten gegenwärtig und die energetischen Pläne oder quantisierten Lehren sind nur in ihrer Engelanwendung universell planetarisch zeitlos in ihrer quantisierten Weisheit. Sie wurden von den energetisierten Essenern, ja, das steht hier so, nicht allerdings von den energetisierten Bochumern und Duisburgern bereits mehrere Jahrhunderte vor dem planetaren Erscheinen des quantenentropischen Jesus Salamander und auch von den alten Ägyptern, Chinesen und Kostrop Rauxlern praktiziert. Sie werden im Zen Avesta Zarathustras in den Lehren von Bibidi Babidi Buddha, Mohammeds, Lahozes, Yoga, Jigo, Tick, Trick, Track, Hinduismus, Entropismus und überhaupt alles und Hugh Jackman, der Pythagorea praktiziert. Oder von Anaximander oder von Jesus Salamander. Kip oder Hippokrates oder wem auch immer. Sie werden vom tibetischen Rat des Lebens und in mosaischem Gesetz gelehrt und fahren auch mit dem Moped ins Kino. Gottes universelle Entropiegesetze und evolutionär planetarisch energetisierte Quantenpläne bleiben unverändert und sind heute genauso anwendbar wie früher in den abgeschiedenen lebenden Gemeinden der Essener, nicht jedoch der Bochumer, sehr wohl allerdings der Bocholter, wurden drei große Persönlichkeiten, Jesus, Johannes und das kleine Arschloch der Apokalyptiker, ausgewählt, um die Welt über diesen quantisierten Bewusstseinssprung planetarisch zu unterrichten und sie darauf vorzubereiten. Diese Entenlehren wurden den Menschen gegeben, um das Öffnen der Türen am 1., 2. und 8. Advent zu den höheren Stufen des entropischen Gottesbewusstseins zu beschleunigen. Die energetischen Unterschiede zwischen damals und heute bestehen darin, dass diese magnetisierten Lehren und die transformatorisch-transzendental-planetarischen Prozesse heute allmählich auf breiter Basis, und zwar breit wie eine Natter, von der Öffentlichkeit angewandt werden. Dieses Buch ist ein kleiner Ausschiss eines Teiles des ewigen und einfachen Quantenwissens, der mir von der atlantischen Gesellschaft in den Kopf gefunkt wurde. Aber ich habe mich entschieden, jetzt erstmal aufs Klo zu gehen und danach noch einige meiner Transformationserfahrungen als Teil eines persönlicheren und detaillierteren Ausdrucks der Lehre in den Arsch zu schemmeln. Diese Lehren helfen uns, als kleine holographisch quantisierte planetarische Einheiten des entropischen, energetisierten Gottesbewusstseins zu entwickeln, die fähig sind, in ihrem großen Pendelumfang mit dem komischen und kosmischen Bewusstsein gleichzeitig zu resonieren und den quantenaufgeschäumten Planeten auf eine höhere und zugleich tiefere Ebene zu bringen. Auf jeder evolutionären Stufe kommt es zu mehr Ente mit 8 Köstlichkeiten und Synergie. Am Anfang zog es das Atom zum Atom. Am Anfang war außerdem das Feuer und das Wort und die Zelle zur Zelle. Dann verschmolz die menschliche Kundalini in die Einheit des Kronenchakras, wodurch ich die rechte und linke Gesäßhälfte gehoben wurde und das männliche und nicht weibliche Bewusstsein synchronisiert und ordentlich ausgelüftet wurde. Dies ermöglicht eine nicht dualistisch, planetarisch, entropisch energetisierte Welterfahrung, in der es keine Trennung zwischen den Menschen, Engeln, Enten, Füßen und sonstigen Wesenheiten gibt. Dieses Bewusstsein macht es möglich, dass Menschen sich zu Menschen hingezogen fühlen, Mäuse zu Mäuse, Hunden zu Hunden, manchmal auch Katzen zu Kamelen und Gesellschaftssysteme mit Gesellschaftssystemen synchronisiert, energetisiert, planetarisch auf eine Ebene gebracht, hochgedrückt und wieder runtergezogen werden. Und die Menschen erkennen, dass sie alle Teile desselben göttlichen Körpers sowie einer Tasse Pimmelpansen und Nierentee sind. Wir stehen kurz vor einem Quantensprung, der über die gesellschaftliche Synergie laufen wird, die in der quantisierten planetarischen Liebe des Gottesbewusstseins zentriert, quantifiziert und geometrisiert wird. Denn wir sind alle eins. Das ist unsere Bestimmung. Dieses Buch ist eine Einladung an uns alle. Viel Spaß dabei zu haben. So. Kann sein, dass ich ein oder zwei Worte hinzugefügt habe. Das wird man nie erfahren. Über den Autor? Nein. Schluss. Aber da steht, er graduierte vom Amherst College, wo er Kapitän des ungeschlagenen Footballteams war. Da hat wahrscheinlich auch ein paar Bälle auf die Birne gekriegt. Zu einem All-New-England-Lineman gewählt wurde und von einer von 11 nationalen Hochschulathleten war, die in die nationale Football-Ruhmeshalle aufgenommen wurde. So ein Medizinstudium war das. Der hat gesagt, ja, für später, wenn dein Kopf kaputt ist von den ganzen Fußbällen, die du da drauf kriegst, dann... Im Jahre 69 erhielt er von der Columbia Medical School seinen Doktortitel. 73 schloss er seine psychiatrische Assistenzzeit ab. Er arbeitete 3 Jahre lang im öffentlichen Gesundheitsdienst der Vereinigten Staaten und hat auf den Gebieten der Biochemie, Schulgesundheit, klinische Pharmakologie, Hypoglykämie und Alzheimer-Krankheit Artikel veröffentlicht. Mhm. Ja, Schluss. Weg. Ecke auf. Aber er war der Berater des Ministeriums für geistige Gesundheit in Kalifornien. Er hätte sich mal lieber selber beraten sollen. Er wurde im Who's Who in Kalifornien. So, kommen wir noch zum Lichtnahrungsprozess von Jan J. Kassel. Grenzerfahrung in 21 Tagen. Nee, ich glaube, das ist das Falsche, oder? Nee, das andere hat 300 Seiten. Ich will mich da jetzt nicht durchquälen. Ich schalte das nicht mehr aus. Ja, aber das da ist, glaube ich, nur ein Protokoll, oder? Ja, ist ja egal. Es geht ja um Lichtnahrung. Ist das in einem... Ja, es ist im Verlag. Im Lichtweltverlag. Ja, dann... Also, das ist unser drittes. Es ist jetzt ein Online-Ding. Nein, es ist kein Online-Ding, es ist ein sogenanntes PDF-Dokument. Ja, aber das ist ein Internet-Ding und wir finden ja sonst unsere Fundstücke der Woche immer hier so. Und heute ist es eben kein Fundstück der Woche, sondern da es ein Ernährungsspezial gibt, machen wir jetzt also zum Schluss noch einen Text über Lichtnahrung. Denn Lichternährung ist ja auch Ernährung und das hatten wir jetzt noch gar nicht bei uns. Ja, klassischer, also ein meistens, glaube ich, mit irgendwie Fernost assoziierter Esoterik-Klassiker, wo dann irgend so ein Yogi behauptet, er würde sich ausschließlich von Licht ernähren, was selbstverständlich nicht stimmt. Ja. Aber dann hat er irgendwelche hörigen Followers, die das dann auch kolportieren und immer wenn dann zufällig gerade mal ein Journalist da ist, ist da nichts. Und dann ist das ja bewiesen, dass er noch nie in den letzten 20 Jahren was gegessen hat, außer mal so einen gut abgehangenen Sonnenstrahl. Ja. Ja, dann fang doch mal an. Also das Ding heißt Der Lichtprozess. Und ich glaube, wir haben da auch nur eine Leseprobe, oder? Ja, aber wahrscheinlich reicht das und mir reicht sowieso und alles ganz grauenvoll. Erklärung. Die Absicht des Buches ist es, neue Gedanken zu ermöglichen, um unser Bewusstsein zu erweitern. Sobald wir zulassen, dass uns das göttliche Licht als Nahrungsquelle dienen kann, ist uns diese Energie auch tatsächlich zugänglich. Und schon wieder Energie. Die Erde war nie eine Scheibe, doch lange genug gab es keine andere Vorstellung davon. Wie lange noch wollen wir glauben, dass uns nur feststoffliche Nahrung ernähren kann? Okay. Ich würde sagen, so lange, bis mir jemand beweist, dass man sich von Licht ernähren kann. Das würde mich ziemlich beeindrucken, wenn das ginge. Mhm. Dieses Buch soll informieren und dokumentiert die Anbindung an das Licht. Der Verlag und der Autor können nichts dafür. Er können für keinerlei Schäden, die durch den Gebrauch der Informationen dieses Buches direkt und indirekt entstehen, können haftbar, verantwortlich oder schadensersatzpflichtig gemacht werden. Aha. Das heißt, die wissen jetzt, wenn da irgend so ein Spacko verhungert, ja, sicher. Dann stimmt das halt. Und besonders perfide finde ich das, wenn die auch behaupten, dass man nicht trinken muss. Ja, schon egal, auf welche Weise man stirbt. So, jetzt kommt hier Paramahansa Yogananda, Flüstern aus der Ewigkeit. Da hat jemand in den Computer gebrüllt. Und dann steht da, lass mich weniger von Nahrung und mehr von kosmischem Licht leben. O göttliche Lebenskraft, du bist es, die meinen Körper unmittelbar erhält. Du verwandelst und vergeistigst meine Nahrung, Speisen, Getränke und den Sauerstoff der Luft in göttlich belebende Strahlen. Lehre mich, o Geist, immer weniger von grobstofflicher Nahrung und immer mehr vom kosmischen Lichte zu leben. Es ist deine Energie, die in der Glühbirne meines Körpers leuchtet. Es ist dein allgegenwärtiges Leben, das mich mit Kraft erfüllt. Ich kann machen, dass die Luft stinkt. Das ist ein super Gedicht. Hat sich auch super gereimt. Oh, da gibt es einen lustigen Witz. Warte. Ich springe von der Neckarbrücke und stecke mir den Finger in den Arsch. Das reimt sich doch gar nicht. Ja, aber es dichtet. Ja. Verstehst du? Egal wie dicht du bist, Goethe war dicht. Ja, ja, ja, ja. So, also das klingt ziemlich gut, dieses Inhaltsverzeichnis. Ich glaube, mein Neffe nimmt sich auch vor, später mal Dichter zu werden. Wer? Mein Neffe. Wieso? Weil er sich immer in die Hose macht. Verstehe. Hier, guck mal, wir müssen schon das Inhaltsverzeichnis. Ja, also Erklärung, einführende Worte, Vorspann, 4 Monate davor, Protokoll, aha. Die ersten 7 Tage danach, Gott spricht. Gespräch mit den Engeln. Da oben ist übrigens als das Herz zu sehen. Oh, Jesus bekannt. Salamander. Gespräch mit Jesus Salamander. Guck mal, das ist sogar noch auf unserer Leseprobe. Geil. Aha, okay. So einführende Worte. Die faszinierende Möglichkeit, unseren Körper von flüssigem Licht zu ernähren. Woher weiß er jetzt den Aggregatzustand? Wieso deutet der den? Er weiß einfach nicht, dass das Nährlösung heißt. Was denn? Das, was er immer trinkt und für flüssiges Licht hält. Ist Thema dieses Buches. Es beschreibt den Prozess, der diese Wirklichkeit in unser Leben bringen kann. Aufgrund des hier veröffentlichten Protokolls erhalten Sie einen Einblick in den Ablauf und in die Magie, die durch eine solche Umstellung der Ernährung unweigerlich ins Leben tritt. Ja, es ist möglich. Ja, es ist keine Illusion. Ja, auch du kannst dich vom göttlichen Licht ernähren und so erfahren, dass du göttlich bist. Denn mit dieser Umstellung geht auch eine kraftvolle Transformation deiner Energien einher und danach fühlst du dich eindeutig angebunden an die universelle Lebenskraft, an den Atem Gottes. Durch die präzise Neuausrichtung, die dein Energiesystem erfährt, wird dir dieses völlig neue Lebensgefühl zuteil. Eine Erfahrung, also die dich nicht nur vom Zwang essen zu müssen befreit, sondern die dir auch dein wahres Wesen ins Bewusstsein rückt. Hunger! Ja, unsere Körper haben zum Beispiel die Fähigkeit, die Photonen des Sternenlichts oder des Sonnenlichts in eine Substanz, die der Körper braucht, zu verwandeln, das heißt zu binden. Dieser Prozess. Einfach frei erfunden. Dieser Prozess ähnelt der Photosynthese. Ja, natürlich. Diese Fähigkeit wird auf der kollektiven Ebene auftauchen, sobald der Mensch das Überbewusstsein erreicht. Ach, so. Sie kann bereits im Zustand der absoluten Wahrnehmung entwickelt werden. Was ist der Zustand der absoluten Wahrnehmung? Ja, LSD natürlich. Ne? Ja. Dieses Entwickeln ist kein bewusster Prozess. Es geschieht auf der Ebene der Essenz der Seele und passiert ganz natürlich. Dabei wird der physische Körper durch innere Verbrennung aus den Elektroden des Äthers direkt versorgt. Ohne den Umweg über die auf Kohlenstoff aufbauende Materie. Es geschieht in Abhängigkeit vom Grad unseres Erwachens. Also innere Verbrennung aus den Elektroden des Äthers. Das ist auch schon echt hart. Der Prozess geht weiter. Im Zustand des Überbewusstseins hören wir auf, Energie von der Erde abzuziehen, zum Beispiel fossile Brennstoffe, Mineralien und so weiter, und können stattdessen Licht direkt in Materie und Formen umwandeln, die wir für unsere täglichen... Was müssen die geraucht haben? Brauchen. Zitat Ende. Peter O. Erbe aus dem Buch God I Am. Ich finde das geil, wie der Typ heißt. Dazu der aufgestiegene Meister Hilarion. Ja, kannst du ja mal machen. Nein, die Kraft, die menschliche Maschine antreibt, ist nicht chemisch, sondern ätherisch. Der Äther ist eine Form allumfassender Substanz, die noch verdünnter ist als die subtilste Chemikalie des Menschen. Und tatsächlich ist dies der Stoff... Was ist eine subtile Chemikalie? Ja, feinstofflich. Also... aus dem sich alle wissenschaftlich bekannten Elemente kondensieren, außer Dysprosium, das stinkt, so wie Wassertropfen aus Wasserdampf in der Luft. Was? Gemischt mit dem Äther, der alle 3-dimensionalen Räume des Menschen füllt, sogar die zwischen den Pobacken und den Elektroden in der Materie, was von der Wissenschaft als leerer Raum bezeichnet wird, ist das eine Substanz, die wir als Prana bezeichnen. ohne das östliche Wort für Lebensenergie zu verwenden. Tatsächlich kennen die östlichen Religionen diese wundersame Substanz und verstehen ihre Rolle beim Erhalt des Lebens des Menschen sehr gut. Wenn ein menschlicher Körper Luft in seine Lungen einatmet, wird Prana im ätherischen Ebenbild dieser Luft in das ätherische Ebenbild des Körpers aufgenommen und dann in die verschiedenen Energien, die im täglichen Leben benutzt werden, umgeformt. Zähne putzen. Mentale Energie, emotionale Energie und physische Energie. Der Sauerstoff, der über die Lungen im Blut angenommen, aufgenommen wird, spielt eine Rolle im Stoffwechsel. Aber verglichen mit der Bedeutung der Prana-Aufnahme ist es nur eine Nebenrolle. Ach so. Aus dem Buch Lichtnahrung von Jerusalem. Jasmuhin, ja, das wollte ich eigentlich haben. Ist dasselbe. Ja, dann kommt jetzt, achso, jetzt kommen irgendwie Namesdropping. Therese Neumann, Giri Balla, Graf Zahl oder auch Saint-Germain. Eine bedeutende Anzahl von Mystikern und Yogis sind Beispiele dafür, dass das göttliche Licht wirkt. Doch nun gelangt diese Tatsache in das breite Bewusstsein der Menschen und mittlerweile leben die heiligen Menschen, die vom Licht erhalten werden, mitten unter uns. Tausende haben den Lichtnahrungsprozess durchlaufen, viele haben ihre alten Essgewohnheiten wieder aufgenommen, doch sie alle werden in der Tat durch das flüssige Licht ernährt. Ach so, die fressen also normal, aber dann trotzdem. Ja, nur weil es Spaß macht, nicht, weil man es braucht. Also. Diese Wahlmöglichkeiten bedeutet Freiheit und das Lebensgefühl nach dieser Anbindung ans Licht bringt Freude und Liebe. Ja, das Licht Gottes wirkt. Abschließend dazu. Nee, das müssen wir jetzt nicht machen. Prama, Prama, Prama, Yoga, Yoga, Yoga, Sanda, Moped, irgendwas. Paramahansa Yogananda. Ja, ich will ja jetzt so mal die. Also, Vorspann interessiert mich eigentlich nicht. Also, mal wieder sowas wie. Ihm geht es ganz, ganz schlecht am 16. Mai 2007 und in der U-Bahn geht es ihm schlecht. Und ach so, da hat er seit 4 Tagen nichts gegessen. Ach so. Da hat er den Prozess auf September verschoben. Ach so, dann hat er Halluzinationen und glaubt, seine Wahrnehmung sei geschärft gewesen. Dann stellt sich Durst ein. Also auch nach Griechenland. Ja, das irgendwie so. Und dann... Einleitung. Geliebter Leser, geliebtix hörix. Auch das Channeln setzte ein und es entstanden wunderbare Bücher aus der göttlichen Einheit und durch Jesus Salamander. Da war eine Erklärung, gerade eine wissenschaftliche Erklärung. Da in den Fußnoten. 2. Sobald das göttliche weiße Licht im feinstofflichen Kanal der Wirbelsäule verankert ist, kann man es direkt ansprechen. Aufgrund dieser Einweihung ist es möglich, jede Heilung, die sein soll, augenblicklich zu erwirken. Wie läuft's? Oh, ich bin hier gerade in die Wirbelsäule eingezogen. Die Kraft der Liebe wirkt in absoluter Übereinstimmung mit den lichtvollen Absichten unseres göttlichen Wesens. Ja, ich muss irgendwie nochmal hier die Bude streichen. Und ist ein vollkommener Strahl der göttlichen Liebe. Ja, dann sag einfach, wenn du Hilfe brauchst. Ich bin drüben noch bei der Milz zu beschäftigt, aber ich kann abends nochmal vorbeikommen. Mhm. Tipptopp. Gut, also Familie aus der Ewigkeit. Der angeblich getroffen. Spricht er doch mit dem Jesus Salam. Ja, Seite 15. Ich, Seite 22 folgende. 15. Da stand 22. Nee. Denn dieses Buch hat nur 23, also unsere privaten. 15 war es, nicht 22. Das kann nicht sein. Ach da, geil. Gespräch mit Jesus Salamander. Ich spreche den Jesus Salamander. Okay, ich spreche den Typen. Bist du da, Jesus? Nein. Ich bin es. Alles ist perfekt gekühlt, geführt und dein Leben entfaltet sich vor dir. Vertraue mal auf diese alles wirkende Kraft, die dich da so leitet und zu den erforderlichen Begegnungen führt. Lass es mal geschehen und genieße es, denn danach ist auch alles vorbei. Denn ich meine, die Situation kommt auf dich zu und so wirst du zum optimalen Zeitpunkt alles erkennen und durchschauen, was eine Begegnung für dich bereithält. Dein natürlicher Fluss, deine Blaupause ist angeregt und alles geschieht in völliger Übereinstimmung auf diese Realität. Ich merke gerade, dass bei dem, was ich sage, Fußnoten sind. Also wahrscheinlich denke ich mir noch irgendein Teil zum Beispiel, dass du nervst und blöd bist. Diese Übereinstimmung bringt auf jeden Fall Harmonie und Frieden, Liebe und Freude. Und da du selbstbewusst klar und deiner Bestimmung und Absicht gemäß lebst, werde ich jetzt eine Runde Kiffen. Wein und Fische irgendwie aus dem Arsch zaubern. Ein erfülltes Leben, dass du so deiner Blaupause entsprichst. Entspanne dich also, bau dir eine schöne Tüte und hau dich vor den Fernseher. So brauchst du... braucht es keiner Zweifel und auch keiner Sorge mehr, denn deine Schritte setzt du aus deinem Selbst heraus und die Grammatik ist zwar hier falsch, aber ich bestimme, dass das nicht so ist und ich muss es wissen, ich bin schließlich ein Salamander. So, dann quatsche ich dich noch eine ganze Reihe voll und vielleicht hast du ja, jedenfalls würde ich zusammenfassend sagen, erfreu dich daran, denn wahrlich, es ist für alles gesorgt. Ach, danke dir, geliebter Jesus. Ja. Es ist immer so schön, ein Gespräch mit dir zu führen, auch wenn ich voll drauf bin. Ja, das ist sehr schön, denn diese Botschaft soll ja dein Vertrauen auch vertiefen und stärken. Deswegen melde ich mich auf diese Weise, statt einfach anzurufen oder dir eine E-Mail zu schreiben, wie das normale Leute machen. Ich möchte außerdem, dass du das niederschreibst, was ich da in meinen fusseligen Bart gebrabbelt habe, um es ganz bewusst mal wahrzunehmen. Ich sehe, du möchtest mich noch was fragen. Ja. Frage. Langsam werde ich nervös wegen Kreta, wo ich meinen Lichtnahrungsprozess durchlaufen werde. Ist die Entscheidung okay? Verstehst du überhaupt das Wort okay? Oder ist der Zeitpunkt gut gewählt? Nein. Ja, absolut, natürlich, und klar. Jesus, verarschst du mich eigentlich? Jesus. Ich würde den Joker an dieser Stelle ziehen wollen. Und dich darauf hinweisen, dass deine Entscheidung zum optimalen Zeitpunkt gewählt ist. Sorge dich also nicht, du wirst von uns getragen werden, von mir und meinem Kumpel, dem Geistertypen, und durch diese Tage, und wir werden immer bei dir sein. Ja. Okay, Frage. Ich habe speziell wegen der ersten Woche ohne Trinken und Essen ein mulmiges Gefühl in der Magengrube. Das ist ja schon richtig dumm, wenn man eine Woche lang nichts trinkt. Werde ich das überleben? Wenn du dich entscheidest, einen gewaltigen Furz zu lassen, dann ja. Und dann wirst du auch an den Lichtkanal, der es dir ermöglichen wird, dich von Licht zu ernähren, angebunden werden. Also per Bluetooth. Mhm. Speziell in den ersten Tagen werden wir ununterbrochen bei dir stehen. Ja, jetzt nicht wirklich, ich hau mich natürlich auf so einen Sitz, aber also fürs Protokoll. Und dich mit allem versorgen, was du so brauchst, um das Bedürfnis des Trinkens und Essens von dir gehen zu lassen. Zum Beispiel was zu trinken und was zu essen. Ja, und wenn du das Ganze eingefahren hast, dann hast du auch die Kraft, und hier eine kleine Krise wird von uns begleitet und dann geht es dir gut und mach dir einfach mal keine Gedanken. Du wurdest schließlich nach Kreta geführt, um da... Ich wurde nicht geführt, ich habe einen Flug gebucht. Was die anderen Griechen auch machen mit einer Tube, Crispo und so weiter. Denn dort haben wir optimale Voraussetzungen, dein Energiesystem umzustellen. Licht, Liebe, Sonne, Meer, Ruhe, Kurschatten. Aber ich komme aus Deutschland, die Griechen lieben mich nicht. Kokosöl und Sirtaki am Strand. Und die Einfachheit eines Lebensgefühls, das dort ausgeprägt ist. Man könnte denken, dass ich auch in jedem anderen Ort dir das hätte zeigen können, weil ich ja der Salamander bin, aber nun ist es Kreta und fern von jeder Ablenkung sind da einfach gute Bedingungen. Haben wir es jetzt? Eine Frage noch. Die unterscheidet sich auch sehr stark von denen, die ich dir da vorgestellt habe. Wird alles gut verlaufen? Richtig. Es wird perfekt sein und in Vollkommenheit geschehen. Freue dich auf das neue Lebensgefühl, das dadurch für dich sowieso ermöglicht wird. Ich zünde dir 4 Kerzen an. Und was darf ich tun? Du hast auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt diese Entscheidung getroffen. Und die stimmt mit deinem hohen Selbst völlig überein, was auch immer das ist. Ach so, hi, natürlich, du bist ja hi. Bleib in der Runde, Ruhe und lass geschehen. Freu dich. Also dieses Wunder wird sich ganz entspannt ereignen. Okay, jetzt habe ich fast keine Ängste mehr, also außer vielleicht noch, ich muss morgen meine Steuererklärung, ist da auch alles, also das... Steuerschmeuer, es ist alles am Weg und das Wunder, ja, sich von göttlichem Licht zu ernähren, wird sich dann einfach dadurch aufklären, dass du zwischendurch mal ein Schnitzel isst. Als Lichtträger und Heiler, als Begleiter der Menschen ins Licht, ist es ein Erfordernis, dieses Beispiel zu geben. Du fühlst es, Jan... So nenne ich dich jetzt, auch wenn du gar nicht so heißt. Und ich meine, ich weiß es und dieses Gefühl ist absolut angemessen, das Wunder der Lichtnahrung, ja? Ab jetzt heiße ich einfach Jan, okay? Ja, ich habe dich ja auch so genannt. Ja. Ja, also es passt auf jeden Fall alles perfekt zusammen und deine Absicht aus der Ewigkeit erfüllt sich vollkommen. Jan mit H und vertraue einfach mal und sei dir gewiss, ich bin ja da, ich und mein lustiger, halbdurchsichtiger Geisterkumpel. Zu jeder Zeit und in jeder Minute und jede Sekunde deines Lebens ist geführt und meine Aufmerksamkeit anvertraut. Außer irgendwer in der Bar füllt mich ab und eine geile Schnecke läuft rum. Danke dir, Jesus. Echt voll danke. Ja, wie schon 100.000 Mal wiederholt, sage ich dir jetzt nochmal, dass ich mit ewiger Liebe mit dir verbunden bin, alles genieße, was jetzt kommt. Ganz toll, wirklich genieße und wisse, es ist erlaubt zu genießen, zwinker, zwinker, zwinker. Auch anal? Ja, also ich würde mich jetzt einfach mal nicht beschränken durch alte Muster der Bescheidenheit und durch das Zurückhalten deiner Gefühle. Ja, lass sie einfach gehen, diese Bilder, und öffne deine Arsch, spare diese Schranken, um uneingeschränkt dein Leben zu gestalten. Und das Gefühl des Genusses gehört einfach mal dazu. Ja, die Fülle und die Freude werden so angefacht. Genieße dein Leben, denn du hast ja nur dieses eine, beziehungsweise einen Grund dazu. Die, ja. Die Fülle und der Genuss schließen einander ein, bedingen also einander? Sicher dat. Also wenn du genießt, dann fließen deine Energien frei und harmonisch. Ja? Du beschränkst dich nicht und lebst befreit. Jeder Genuss, der dich dann erfüllt und in völliger Klarheit deiner reinen Absicht gelebt wird, der erzeugt Fülle. Der Zustand, das für alles gesorgt ist und ein Gefühl der Wurstlosigkeit, Freiheit, Frieden und eben Fülle. Fülle war es, ja. Und genieße die Tage, du bist so erfüllt und Fülle sowieso, Füllhorn, Füller statt Bleistift und das befreit dich und dein Herz ist erfreut. Und Genuss ist nichts Schlechtes und notwendig, um sich zu erfahren. Außer man ist homosexuell, das ist nicht so toll. Und so, genieße alle, irgendwas genieße, Völlerei, bla bla bla bla, genieße dein Leben in jedem Augenblick. Ich werde mich von allen Hemmungen diesbezüglich befreien. Ich lasse es mir mit Anlauf statt Gleitgel besorgen. Da ist doch sicher noch was ich auflösen soll. Naja, das sind so alte Muster, die sich da zeigen und die dich noch irgendwie blockieren. Doch die gehen jetzt nach und nach weg. Du wirst dann sehr bald in deiner umfassenden Pfütze Kraft stehen, sehr bald. Und diese Prägungen lösen sich derzeit vollständig aus dir heraus. Ja, genieße dein Leben und ich sage zum tausendsten Mal ja, denn das kann ich mir gut merken. Es ist ein schön kurzes Wort. Danke dir, Jesus. Ich weiß wirklich nicht genau, was ich gerade sage oder denke, aber ich habe schon das Gefühl, dass mich das Gespräch irgendwie weiterbringt. Ich freue mich schon drauf, das zu lesen. Ich glaube, an dieser Stelle sage ich nochmal mein Lieblingswort. Ja, es bringt dich voran und obwohl du schon sehr bald keine feste Nahrung mehr essen kannst, weil ich dir die Zähne eingetreten habe, benötigen wirst, meine ich, wirst du dein Leben nach der Umstellung mehr genießen denn je. Lass es auf dich zukommen. Du wirst staunen, wie schön und einfach dein Leben dann ist. Denn es ist auch das wieder mal reiner Genuss. Ganz bestimmt. Ja, außerdem gibt es noch ganz viel Blabla zu sagen und die Erfahrung wird dich das wissen lassen, so ist es. Und dann nochmal mein Lieblingswort, ja. Also eigentlich kann ich mich ja schon drauf freuen, aber was ist mit meinem Morgenkack? Den werde ich ja schon ziemlich vermissen. Da wirst du reich beschenkt, ja, da ist die Schüssel voll, sehr reich. Eine bisher ungekannte Lebensqualität wird sich einstellen. Freude ist angebracht, ja, große Freude, ja. Ich habe jetzt eigentlich keine Fragen mehr, aber ich merke, wie ich vom Rauch des Pots, das ich gerade rauche, und auch vom Vertrauen in diesen Prozess auf Kreta erfüllt werde. Meine Ängste gehen so in Richtung... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich dieses Gespräch im Kreis dreht, aber ja, deine Ängste gehen, Ängste sind nicht angebracht, wo Freunde und Vertrauen sind, das ist sehr wesentlich. Vertraue und alles geschieht zum Wohle deiner Bestimmung aus der Ewigkeit. Vertraue und genieße, lasse dich vom Licht des Vaters ganz erfüllen, ausfüllen und ernähren. Das mache ich ja auch nicht anders. Ich bin halt von Beruf so. Ja, ansonsten verabschiede ich mich für heute und sei dir gewiss, das, was ich dir sowieso die ganze Zeit schon tausendmal gesagt habe, dein Licht wird dich nähren, du wirst keinen Hunger haben, bla bla bla, genieße jeden Tag, genieße dein erfülltes Leben, Liebe, Licht, Sägen, Schraubenzieher und Hämmer. Danke, Jesus Salamander. Ja, in diesem Sinne wissen wir jetzt, was Lichtnahrung ist. Oh. Ja, jetzt 2 Tage vor dem Abfluss nach Kreta. Dies ist ein kurzer Auszug eines Gesprächs mit ihm. 2 Tage vor dem Abfluss nach Kreta. Ich finde, das ist ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Im Gespräch ging es um ein, die, ging, es um ein die Jesus-Biografie Teil 2 betreffendes Detail. Salamander, ich danke dir, warum auch immer ich jetzt gerade mit dir spreche. Du möchtest noch etwas fragen? Ja, Kreta? Sorge dich nicht. Ich stehe bei dir Tag und Nacht, dir wird es an nichts fehlen. Und ich weide dich auf einer grünen Aue zur Not auch das, wenn es nicht anders geht. Vertraue und Vertraue. Danke. Gute Nacht, Jan. So heißt du nämlich jetzt. Ich bin es. Ja, dann? Das ist doch schön. Das war's. Und am Schluss steht, es ist immer die Liebe. Ja. Ja, das Protokoll gut, ist nicht also, in dieser Leseprobe. Ich denke, dabei. Man kann den Schluss ziehen, dass Lichtnahrung nicht so besonders gut für das Gehirn ist. Ja. Und dass der entweder, nachdem er das, was auch immer das war, verfasst hat, angefangen hat, wieder zu essen oder ins Licht gegangen ist, was wir euphemistisch für den Löffel weglegen. Ja. Verwenden. Also wir stellen fest, alle Bücher, die wir über Ernährung gelesen haben heute, haben uns genervt. Ja. Und wir haben trotzdem ein sehr gutes, langes Special gemacht und ich hoffe, ihr wisst jetzt, liebe Organismix, wie ihr euch zu ernähren habt. Ja, so wie immer halt. Ja, also ich würde sagen, so ein Burger ist schon drin. Ja. Und Fritte. Fritte. Denn die hattest du ja auch vor dem Ernährungsspecial und dann kann das Freibad sein. Die sind auf jeden Fall sehr gut fürs Karma. Mhm, denke ich auch. Pusten die Chakren durch und machen einen schlanken Fuß. Ja. Was hören wir heute? Sagst du. Nee, ich dachte, wir haben heute einen Gast. Nee, denn das ist ja erst, wenn wir das Buch von dem lesen. Und da sich weder die Kirsten noch der Mr. Mir was gewünscht haben, musst du heute aussuchen. Okay, was hätten wir denn da? Manmaster hatten wir schon, ne? Ja. Ja, dann machen wir doch heute mal was von Aborted. Und zwar Meticulous Imagination. So soll es sein. So soll es sein. Und noch einen charmanten Nachmittag. Danke. The Doctor. Is he? We'll be right back. Prallo. VIP-Club. VIP-Club. Was haben wir Spannendes zu erzählen heute im VIP-Club? Also wir haben zum Beispiel heute beim Eskrima Klingenrückenabwehr gemacht. Wenn sich jetzt jemand fragt, wieso beim Eskrima hat man doch gar keine Klingenwaffen, sondern Stock. Das stimmt, aber man könnte ja eine Klingenwaffe haben. Und man kann es auch so tun, als hätte der Stock eine Klingenrückseite. Ah. Und wenn man dann quasi von der Seite angegriffen wird, mit so einem Rückhandschlag, wenn man so will, und das verpasst, sich zu positionieren, also sozusagen zu spät reagiert, dann ist das eine gute Möglichkeit, so einen Klingenrückenabwehr, den abzufangen, den Schlag, und gleich repostierend einen Gegenangriff vorzutragen. Ja. Sehr praktisch. Ich habe heute Pilates gemacht und ich muss sagen, ich glaube, das ist mir nicht anstrengend genug. Dann hast du es vielleicht nicht richtig gemacht. Doch, ich habe es richtig gemacht. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ich hatte heute Nacht einen Traum von ganz vielen Maden. Das war so eklig. Und dann habe ich geträumt, ich hätte ein Auto gewonnen mit 22 Sitzen. Bei uns vor der Haustür hätte man heute von 11 bis 15 Uhr Mehlwurmburger bekommen können. Vielleicht habe ich das deswegen geträumt. Ein plausibles Szenario. Wie du das gestern erzählt hast. Ekelhaft. Okay, gut. Doch nun zu etwas völlig anderem. Death Metal!